Eine neue Folge MT5. Es geht weiter mit den Attachment Rankings und heute sind die Lannister dran. Viel Spaß! Ja, wieder herzlich willkommen zurück. Ich habe wieder den Jan-Philipp eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo Marcel. Und wir schauen uns heute die Lannister Attachments an, beziehungsweise alle Attachments, die man bei den Lannistern spielen kann, also auch die neutralen mit dazu. Und ihr seht schon, ich bin etwas gehetzt, denn das sind extrem viele. Also wird es vermutlich heute auch wieder was länger dauern. Aber trotzdem will ich mir nicht die Zeit nehmen lassen, diese neue Kategorie, die ich mir ausgedacht habe, nämlich das Aktuelle einzubringen. Und heute darf der Jan Philipp mal anfangen. Was gibt's bei dir Neues, seitdem wir das letzte Mal gehört haben? Ja, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ich nehme ja auch an der TSL teil mit unserem Team und da gibt's jetzt das Listen-Revealing, also wir mussten bis zum 6. vor 3 Tagen unsere Listen alle einreichen und jetzt sind die auch veröffentlicht worden und da gab's natürlich riesige Analysen und zu gucken, was die anderen so spielen. Und da fand ich gerade in Bezug auf Attachments relativ bemerkenswert, dass die viele Teams sich dafür entschieden haben, gar nicht so viele Attachments mitzunehmen. Also den Commander muss man natürlich jetzt immer auch spielen als Attachment auf dem Feld. Aber die, also relativ viele haben tatsächlich bis auf den oder Reiter-Attachments gar keine anderen Attachments dabei. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, vor allem weil gerade jetzt in der neuen Edition die Attachments ja durchaus billiger und auch dadurch halt besser geworden sind. Viele haben andere Fähigkeiten, als sie vorher hatten, gekriegt. Und gerade auch die Character Attachments sind wesentlich besser geworden für ihre Punkte. Sodass uns das doch schon ein bisschen verwundert hat. Also wir sind eins der, ich glaube, drei oder vier Teams aus allen vier Ligen, die wirklich massiv auf Attachments setzt. Mal gucken, was passiert, also wie sich das so ergibt. Interessant ist auch, dass wir jetzt in dieser Woche die Pairings machen werden. Also wir gucken dann mit den jeweiligen Teams, welcher Spieler gegen welchen Spieler spielt, also welche Fraktionen gegeneinander spielen und kriegen dann erst in der nächsten Woche die Szenarien dazu. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein Pairing auch nur basierend auf den Listen, die wir kennen. Also jedes Team kennt natürlich alle Listen von allen Gegnern und ja, das ist schon relativ interessant. Jetzt einfach blind quasi Fraktionen nebeneinander zu pairen und dann nächste Woche erst zu erfahren, auf welchem Szenario man da gegeneinander spielt. Das kann durchaus nochmal einen richtig heftigen Impact geben. Ja, dann hofft man, dass das nicht gerade genau das eine Szenario ist, wo der Gegner dann doch einen ziemlichen Vorteil mit der Liste hat. Genau, ja, wobei, also wir spielen ja immer noch zwei Listen und die Listen wählen wir halt auch erst vor dem Match aus, sodass da immer noch eine gewisse Wahl ist. Aber wie du schon sagst, klar, also zum Beispiel gegen Nachtwache möchte man auf keinen Fall Fire and Blood spielen. Nur so als Beispiel, das werden wir dann nächste Woche sehen. Ja, vielleicht noch, dass die Free Sales Liga, wie League, Gaming League, wie heißt sie? Achso, ja, genau. Super League? Free Sales Super Team League. Okay, ist es so herum. Ich glaube, ja. die Listen kann man auch nur über den entsprechenden Discord-Server einsehen. Ich muss mal gucken, genau, ob ich da irgendwie einen Einladungslink unter dem Podcast setzen kann oder nicht. Muss ich mal gucken, ansonsten findet ihr da bestimmt auch Wege rein, falls euch das interessiert. Genau, dazu vielleicht für alle, die es interessiert, also der heißt 3 Sales Gaming, TSL, also der Discord-Server. Man kann da einfach so rein, beziehungsweise wenn wir einen Einladungslink kriegen, kein Problem. Also der Organisator, der George, der sagt da auch gerne. Und es ist vielleicht auch interessant, wenn man auch mal zuschauen will, weil viele Spiele werden auch einfach im Discord dann gestreamt werden. Gibt natürlich dann auch wieder offizielle Streamer, die das dann auch bei YouTube wieder hochladen und analysieren, aber bei so vielen Spielen kann man natürlich nicht alle mit einem Streamer versehen und dann dementsprechend aufbereiten, sodass die meisten halt aber trotzdem dann über das Discord zu sehen sein werden. Deswegen lohnt sich das da quasi schon doppelt auf diesen Server. Und der ist auch in letzter Zeit ziemlich voll geworden, weil da sich einige gedacht haben, hey, da kann ich doch mal zuschauen. Und ab nächste Woche wird es dann tatsächlich auch spannend. Genau, und es sind jetzt im Endeffekt vier Ligen, also quasi erste, zweite, dritte, vierte Liga, wenn ich es richtig verstanden habe, mit jeweils 6 Teams. Letztes Mal war das ein bisschen mehr Teams noch pro Liga und jetzt haben wir es ein bisschen runtergemacht, damit irgendwie die Saison nicht so lange dauert. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Entscheidung. Ich muss mal selber schauen, Inwiefern ich da auch noch was Content zu mache und das Ganze abdecke, wird dann vermutlich nur zur ersten Liga sein. Insofern, aber wenn man da Interesse hat, noch mehr Spiele zu sehen, es sind dann wirklich, wie viele Spieler sind es? 6 Teams pro Liga, also 30 pro Liga. 24. Weiß ich. Also, genau, 6 mal 4, 24. Ich hatte gerade 30 angenommen, Ja. aber alles gut. Plus mal 4 Spieler halt, also kommt Wow, einiges 24 pro zusammen. Liga. Ja. Das sind fast 100, also 96 Spieler sind das. Genau, die erste Saison oder so, die letzte, beziehungsweise die erste Saison der TSL waren nur zwei Ligen und die waren auch nicht irgendwie sortiert, sondern das war komplett zufällig. Und aus dieser ersten Saison hat sich jetzt eben dieses Ranking ergeben. Also die Teams, die halt weiter oben standen, sind jetzt in Liga 1 eingerankt und 2 und 3 und dementsprechend alle neuen Teams sind, glaube ich, in Liga 4 einsortiert worden, die sich jetzt neu angemeldet hatten. Und man kann auch auf- und absteigen und dadurch, dass es jetzt halt nur 5 Spiele sind, also 5 Wochen, ist es dann deutlich angenehmer. Vorher waren es 9 Wochen. Ja. Das war schon etwas länger. Ja, da hat man dann ja auch irgendwie Pause in der Mitte gemacht und gegen Ende ging dann auch Genau. irgendwie der Dampf raus. Und ja, ich glaube, jetzt mit 5 Wochen ist wirklich schön knackig und gibt dann halt auch den neuen Teams eine Chance, sich irgendwie hochzuspielen und auch dann wieder neuen Teams nicht erst irgendwie in 3 Monaten oder so einsteigen zu können, sondern quasi. Dann, wenn die neue Saison losgeht, direkt wieder. Ja, genau. Und falls man sich mal mit einer Liste vertan hat, hat man dementsprechend dann auch nicht 9 Wochen das Vergnügen, mit seiner nicht perfekten Liste zu spielen. Und hat dann auch die Möglichkeit, natürlich für die neue Saison wieder eine neue Liste oder generell neue Listen zu machen oder auch sogar eine neue Fraktion zu wählen. Ich Das glaube, ist auch ganz gut. Also. gerade jetzt, wo man noch erst sehr wenig Möglichkeit hatte, seine Listen vor allem gegen eine breitere Meta zu testen, ist das, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Punkt, weil da einem dann doch auffallen kann, egal wie viel man getestet hat, dass da irgendwie die anderen was ganz anderes bringen, als man dachte und das Ganze dann nicht so funktioniert. Ja, solche Momente gab es tatsächlich auch schon, dass der eine oder andere gesagt hat, oh, okay, die anderen spielen jetzt doch alle was ganz anderes, als ich dachte. Oder einer hat sogar wortwörtlich geschrieben, er hat tatsächlich vergessen, was mitzunehmen, was er eigentlich mitnehmen wollte, weil das sich einfach verklickt hat. Das ist natürlich dann jetzt blöd. Aber da muss er dann durch. Ja, das mit den Attachments wundert mich auch sehr. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich die sehr stark finde und ich finde es auch, dass es sehr wenige Einheiten gibt, die irgendwie den einen Punkt der Attachment nicht einfach deutlich besser machen würde. Ja. Dann Ganz klar. kurz Bitte. von mir noch aktuell. Ich habe mein zweites Spiel gemacht, auch mit Baratheons, mit dem. Wie heißt der Kerl noch, der da voll auf Attacke, der First of the Kingsmen? Andrew Andrew. ist der Mann. Ja, wirklich in Kingsmen reinstellen, geht dann voll auf Attacke, macht einfach Spaß, wenn man nicht zu viel nachdenken möchte. Und auf jeden Fall, Baratheons finde ich so viel, ja, so vielseitig und alle Commander sind irgendwie stimmig mit ihren Einheiten und richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Hab gegen eine komplette Kavalleriearmee oder fast komplett, weil mit Infanterie-Commander in einer Einheit gespielt gegen Lannister. Hab bei meinem Paniktest recht gut gewürfelt, was den Gegner dann auch zum Aufgeben am Ende gezwungen hat. Aber ja, aber einfach mit voller Attacke und ordentlich was abgeräumt. Ja, also kann ich nur unterstützen, was du zu den Baratheons gesagt hast. Die meisten Teams haben tatsächlich auch Baratheon als vierte Fraktion gewählt. Neben den, ich will jetzt nicht sagen Top 3, aber den wahrscheinlich stärksten Fraktionen im neuen Meta, neben Nachtwache, Lannister und Targaryen, haben die meisten sich für Baratheon entschieden. Also ich sag mal so 70% der Teams haben dann Baratheon genommen und manche, also die anderen Teams dann in der Regel Stark, Neutrale oder sogar Greyjoys teilweise. Und ein einziges Team hat tatsächlich Freefolk mitgenommen. Etwas bemerkenswert, aber haben sie gemacht. Ja, das wird dann, glaube ich, auch nochmal Thema einer Folge sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt sowieso, wenn wir die Attachments durch haben und dann noch die Einheiten und die Commander und die Nicht-Kampfeinheiten, haben wir sehr viel, wo wir drüber reden können. Ja, definitiv. Und ich glaube, danach Gut. können wir direkt wieder von vorne anfangen und haben dann vielleicht einen schon etwas besseren Überblick insgesamt. Ja klar, also ich glaube, dass das in der Liga viel herauskommen wird, was wirklich jetzt stärker ist oder nicht. Also die meisten werden jetzt erstmal ein paar Spiele gemacht haben und auch so testweise, aber so größere Sachen oder auch Turniere sind ja dann auch immer mehr aussagekräftig, was dann wirklich die Spielstärke von einigen Sachen angeht. Ich werde es ja letztes Mal auch schon gesagt, die meisten Sachen lesen sich teilweise sehr gut und spielen sich dann vielleicht doch nicht ganz so gut oder auch andersrum. Und ein paar Sachen sind vielleicht auch noch gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens selber mal ein Spiel mit Baratheons gemacht. Und da kann man coole Sachen machen mit teilweise mit Einheitenfähigkeiten, mit Commander-Karten oder auch sogar den Standard-Baratheon-Karten zusammen auch wieder in Zusammenspiel mit Attachments. Das ist, glaube ich, alles noch gar nicht zu 100% raus, was da jetzt wirklich teilweise auch echt coole Kombos sind. Und da bin ich mal gespannt, was wir da alles noch so mitkriegen werden, auch jetzt in der Liga und auf den ersten Turnieren. Was da für Sachen einfach auch noch vielleicht durch Zufall, vielleicht auch durch schlaue Leute rausgefunden werden. Und ja, zeigt aber auch, dass die neue Edition durchaus viel flexibler ist, was genau solche Geschichten angeht, was ich absolut schon wieder positiv finde, gegenüber der alten Edition, wo es eigentlich, ja, neben diesen Obvious, also neben den Offensichtlichkeiten halt eigentlich keine versteckten Sachen gab, die man irgendwie erst später rausgefunden hat. Das haben sie wirklich gut gemacht, dieses Mal. Okay, dann kommen wir jetzt aber wirklich mal zu den Attachments, denn wir haben eine Ja, ganze Menge vor Einleitung uns. vorbei. Genau. Ich mache das wieder so, dass ich jeweils von oben nach unten, also S-Tier, A-Tier, B-Tier, C-Tier, D-Tier durchgehen werde, auf meinen theoretischen Gedanken hauptsächlich gefußt mal sagen würde, wieso ich die da so einsortiert habe. Und Jan Philipp kann dann vielleicht mit etwas mehr praktischer Erfahrung sagen, ob er das genauso sieht oder anders. Ich Jawohl. habe als erstes im S-Tier den Champion of Fate. Ein Punkt, wenn man einen Moraltest besteht, darf man ein Panik und ein Vulnerable Token teilen in Long Range einmal pro Runde. Finde ich einfach super krass für einen Punkt. Man hat mit den Poor Fellows und den Warrior Sons zwei Einheiten, die halt super Moral haben, wo das richtig gut funktioniert und dann halt einfach pro Runde zwei Einheiten zwei Token rauslegen mit Long Range und zu Beginn eines beliebigen Zuges ist, glaube ich, oder freundlichen Zuges zumindest. Das heißt, man kann den Zeitpunkt auch noch sehr gut ja, sich aussuchen, ist einfach super stark, finde ich. Ja, kann ich mich nur neben dir einreihen. Die Fähigkeit heißt Warcry, die gibt es so genau in der Form auch in anderen Fraktionen, zum Beispiel die Bowman Shebears haben die auch gekriegt. Und also die Einheit tatsächlich. Aber dass die Lannister dann Attachment kriegen, was das Ding einfach in jeder Einheit spielbar macht, wenn man eine gute Moral hat. Gerade mit den Face-Einheiten ist das die Synergie, dass die ja durch einen Moraltest einen Face-Token kriegen, wenn sie den bestehen. Und ich verteile zwei Punkte für also zwei Token für einen Punkt. Wahnsinnig stark. Also eigentlich schon fast zu stark für einen Punkt. Da gibt es auch schon Diskussionen, ob der nicht vielleicht lieber zwei Punkte kosten sollte. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Also der müsste eigentlich noch drüber, über dem S-Tier sein. Also irgendwie, keine Ahnung. Wenn du eine Face-Einheit hast, nimm den mit oder Auto-Include, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Also der ist viel zu stark. Also man braucht noch nicht mal Sichtlinie, das muss nur in Long Range sein. Gut, man schreit ja auch theoretisch mit dem Warcry, das heißt, man muss sich nur hören. Aber zwei Token zu verteilen, auch noch die Token, die ein Lannister braucht, absoluter Wahnsinn. Ja, Also. und quasi in den Faith-Einheiten sogar drei Token. Das wäre Ja, so genau, mit dem Face-Token, ja, klar. ja, und das ist halt wirklich für mich ein Auto-Include mit den entsprechenden Einheiten. Die Einheiten sind auch wirklich stark, sodass man nicht irgendwie sagen muss, der gleicht deren Schwäche wieder aus. Das ist so ein typisches Beispiel für mich, wo ich sagen würde, wenn man ein variables Punktesystem hätte, wo man halt irgendwie die Punktkosten in der App nur vorgibt, wäre das was, wo man sagen könnte, der kostet in normalen Einheiten kostet der einen Punkt und in den beiden Faith-Einheiten kostet der anderthalb Punkte. Oder wenn man das halt skaliert, zwei und drei Punkte oder so. Ja, genau, Das wäre halt definitiv. was, wo man wirklich dann eine Rechnung tragen könnte, dass die einen Einheiten einfach viel mehr profitieren von ihm. Einerseits, da sie halt bessere Moral haben und dass sie noch ein Token bekommen. dass man ihn quasi fair bepreist, aber in allen Einheiten noch spielbar macht. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also das ist ein Punkt, der ist eigentlich schon zu stark. Also wie gesagt, der eine Punkt, den ich dann auch beliebig verteile. Also ich kann ja zweimal Warrior Suns mit Champion of the Faith spielen, da mache ich erstmal gar nichts falsch mit. Die haben eine starke Defensive, die generieren selber Token nochmal zusätzlich. Das heißt, die haben immer zwei, wenn der Gegner einen angegriffen hat und die den Moraltest auch bestanden haben. Bedeutet, man kann immer einen für die offensive Fähigkeit, also die Face-Fähigkeit benutzen und einen für die defensive Face-Fähigkeit, was denen eine unglaubliche Sustainability gibt, also die Fähigkeit im Nahkampf einfach zu bestehen und den Gegner auch über mehrere Runden dann halt zu töten, anstatt selber getötet zu werden. Und die Token helfen denen auch selber, selbst wenn keine andere Einheit, die irgendwie in Reichweite ist, die Token kriegen würde, sondern nur der Gegner im Nahkampf, hilft denen, das die umso schneller wegzumachen. Also das ist eine Kombination, die ist äußerst gut, um das mal so auszudrücken. Lassen wir, glaube ich, auch einfach so stehen und gehen weiter zum nächsten. Ich habe auch wieder ins S-Tier eingeordnet, Vargo Hoad. Haben wir in den Neutralen schon drüber gesprochen. Ist einfach ein Komplettpaket und sehe ich jetzt bei den Lannistern auch nicht als Schwäche an. Vor allem, weil es einerseits die Halberdiers gibt, wo man ihn gut reinpacken kann, die dann noch Wishes bekommen, was mit dem Lannister-Thema super synergiert. Und wo man einfach die Möglichkeit hat, wenn man angegriffen wird, bevor der Gegner überhaupt seine Attacke machen kann, ein Attachment zu töten. Ja, super stark, passt super zur Fraktion rein, gibt gute Einheiten, wo man ihn reinstellen kann, deswegen für mich S-Tier. Stimme ich dir zu, du hast aber einen Punkt vergessen, Purcell. Lannisters haben einen NCU, der die gleiche Fähigkeit hat wie früher, kostet jetzt allerdings 4 Punkte statt 3, der auch einfach, wenn er eine Zone claimt, einen Weaken-Token verteilen kann. Und es gibt diverse Fähigkeiten über ein paar Commander und Karten, auch Weaken-Token zu verteilen als Lannister. Das heißt, da ist die Chance sogar sehr, sehr hoch, dass auf der Einheit, die Vargo angreift oder die er angreifen möchte, schon der Weaken-Token liegt. Das bedeutet, der wird in Lannis dann einfach sogar noch gefährlicher als in anderen Fraktionen, wo man dann gar nicht erst auf den Paniktest angewiesen ist. Und er bringt halt Wishes mit. Die meisten Lannister-Einheiten interessanterweise sind selber gar nicht Wishes, beziehungsweise sind nur unter ein paar Bedingungen Wishes. Bedeutet, auch hier synergiert er absolut wahnsinnig gut mit der Fraktion. Die ihn supportet mit Weaken Token und die er supportet mit seinen Wishes. Also das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, sehr gute Punkte noch. Ja, bleibt, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Dann gehe ich ins A-Tier. Ich habe tatsächlich im S-Tier nicht noch was. Mal können, sehen wir dann ja gleich, ob Jan Philipp da noch was drin hatte. Ich habe da als erstes den Kingsguard Jamie. Der hat Expert Duelist und der hat noch eine zweite Fähigkeit. Ja, der Counter-Strike, hat, genau. genau, der hat noch Counter-Strike dabei. Das ist die Fähigkeit, wenn der Mann angegriffen wird und der Gegner nicht, also nicht alle Hits trifft, dann kriegt der Gegner für jeden Hit, den er nicht trifft, quasi einen zurück. Genau, also ich finde Expert Duelist meiner Meinung nach in der aktuellen Edition sehr wichtig, um Attachments zu töten. Jetzt werden nicht so viele Attachments gespielt, dann geht natürlich der Wert auch runter. Aber man hat quasi auch immer diese sichere Wunde, selbst wenn der Gegner kein Attachment drin hat, um einen Paniktest zu triggern. Deswegen auch so gut. Ich finde ihn auch in Hellebardieren sinnvoll, gerade auch um das Attachment zu töten, bevor es quasi zur eigenen Attacke kommt. Ja, wie siehst du das? Genauso mit der kleinen Einschränkung, dass ja jeder mindestens ein Attachment dabei hat. Das heißt, ein Attachment-Killer ist eigentlich immer sinnvoll, wenn man den gegnerischen Commander einfach umbringt. Also von daher, man hatte nie keinen Nutzen davon. Das ist ganz gut geregelt in dieser Edition. Also man sollte nur nicht drei Attachment-Killer spielen. Vielleicht das ist ein bisschen zu viel, glaube ich, aber einer ist auf jeden Fall immer gut und bedroht auf jeden Fall mindestens immer den gegnerischen Commander. Das heißt, das passt super. Auch hier ist Counter-Strike wieder eine gute Synergie, auch mit Weaken-Token. Also für jeden Miss, also für jeden Treffer, den der Gegner halt nicht hat, kriegt er selber Hits. Das ist da auch wieder in der Fraktion einfach eine super gute Synergie. Und wie du schon gesagt hast, also gerade Autowunden sind unglaublich gut und unglaublich stark. Das heißt, selbst wenn ich mit irgendwas kämpfe, was kein Attachment drin hat oder kein Attachment mehr drin hat, was ich vielleicht vorher schon weggemacht habe, dann bringt er mir immer noch eine Wunde und seine Counter-Strike-Fähigkeit, wie gesagt, das heißt absolut gut. Bringt halt nicht nur Offensive mit wie Vargo, sondern halt auch eine defensive Komponente. Und ihn spiele ich tatsächlich auch in einer meiner Listen in der TSL, allerdings in Poor Fellows. Was ich ziemlich cool finde eigentlich, die Kombo. Wieso ist die so cool? Ja, wenn ich das jetzt verrate. Nein, also ich gehe davon aus, dass die meisten anderen Teams an deutschsprachigen Podcasts nicht hören werden. Also ich habe den in Poor Fellows stehen, weil das eine Einheit ist, die sich selber heilen kann und die ich tatsächlich auch dafür mitnehme, um einfach den gegnerischen Commander zu bedrohen. Es gibt nicht viel, was die Einheit einfach in einem Rutsch, also generell gibt es nicht mehr so viel, was irgendeine Einheit in einem Rutsch wegmacht, also auch selbst wenn die nur 6er Verteidigung hat. Die hat halt 4er Moral, das heißt, über Moraltests werde ich eigentlich in der Regel keine Wunden verlieren. Und durch die Autowunden kann ich halt auch in der, also, die Commander Tanks, nenne ich das jetzt mal, durchaus bedrohen. Warum Commander Tanks? Wir haben halt festgestellt und machen das auch in der Regel selber so, dass die Commander Attachments in sehr stabilen Einheiten stehen. Also in der Regel in sowas wie Black Guards, in Tully Shields bei Starks oder in den Stack Knights bei den Baratheons zum Beispiel oder in den Pikemen bei den Targaryen. So dass man da halt, also man kommt da schwer dran an die Commander. Und für mich ist das eine Variante mit einer ganz billigen Einheit, die sich halt im Zweifel auch einfach wieder selber hochhält, Autowunden zu verteilen und trotzdem den Commander noch wegzumachen. Das ist ein sehr hoher Bedrohungsgrad, glaube ich zumindest. So dass egal wo der Commander drin steht, also selbst wenn der Black Guards drin steht, sind mir die Paniktests egal, wenn ich angreife. Und auch eine Lannister Supremacy, wenn ich angreife, weil ich habe halt eine sehr gute Grundmoral schon von alleine. Und selbst wenn meine Einheit dann stirbt, habe ich mindestens den Commander schon mal darauf mitgenommen und ein paar Autowunden verteilt, sodass ich auf jeden Fall auch den Paniktest trigger. Autowunden deshalb, weil es ja sowas wie Shieldwall gibt oder Hardened oder sowas. Das heißt, da kommt man in der Regel mit normalen Angriffen gar nicht durch. Aber durch die Autowunden und auch das Precision natürlich von den Face-Token. Poor Fellows, genau, von den Facetoken, von den Poor Fellows, habe ich dann eine gute Chance, trotzdem Schaden zu machen. Ja, auch da wieder der Hinweis, in den aktuellen Game-Modes gibt es halt sehr oft für den Commander irgendwie einen extra Punkt pro Runde, so grob. Immer. Egal ob er jetzt immer, ja okay, immer. Egal Genau, ob also er in der einen Fall. legen darf oder ob vom Objective es einfach einen mehr gibt. Und wenn man den halt einfach raussnipen kann und dann die Victory Points ja, so zwei, drei weniger sind, dann kann das Spiel einfach komplett für einen kippen. Allein durch die Siegespunkte. Genau, und nicht zu vergessen, Mother of Dragon, Daenerys, gibt 2 Punkte, wenn sie stirbt. Auch wenn sie durch einen Attachment-Killer gestorben ist. Oder sowas wie Joffrey oder so. Okay, gehen wir rüber zum nächsten im A-Tier. Da habe ich den Bolton Flayer, also ein neutrales Attachment. Ja, wenn jemand mit mir im Kampf einen Paniktest verpatzt, darf ich einer anderen Einheit in Long Range einen Paniktest geben mit minus so viel, wie ich noch Ränge habe und einer extra Wunde. Und mit den Lannistern kann man damit einfach so krasse Listen bauen. Man hat Intimidating Presence aus vielen Quellen, auf die wir ja gleich auch noch kommen werden. Man hat Joffrey, der eine Wunde mehr gibt. Das heißt, ich kann irgendwie mit denen lustig Paniktest mit minus 3, minus 4 oder so und plus 3 extra Wunden rumwerfen. Und das für einen Punkt, ja. Sowohl in Guardsmen als auch in einfach Red Cloaks, als auch in irgendwie Blackguards, wenn man sie mitnehmen möchte. Oder allem, was halt selber mit Wishes oder so Paniktests ein bisschen runtersetzen kann, sehe ich den. Ja, hier haben wir unseren ersten Unterschied. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich kein einziges, bis auf die beiden Reiter-Attachments von der Neutralen, kein einziges nicht-named Attachment außer dem Champion of the Faith, den wir gerade schon im S-Tier hatten, in dieser Riege drin. Und zwar aus folgendem Grund. Ja, der ist super, der synergiert auch total cool mit der Fraktion. Aber die Lannisters haben, wie ja eben schon angedeutet, eigentlich kein Wishes selber dabei. Außer auf den Mountainsmen, die auch nur unter einer Bedingung Wishes werden, und zwar wenn der Gegner weniger Ränge hat als man selber. Das wäre auch die Einheit, wo ich den sehen würde, wo der wirklich auch extrem gut ist. Allerdings in keiner anderen Einheit, es sei denn vielleicht noch in Guardsman, aber da hat er das zweite Problem, was ich sehe, das gibt einfach bei Lannister viel zu viele gute Character Attachments, als dass der, also die Fähigkeit an sich ist total gut, gar keine Frage, aber die anderen sind, finde ich, noch besser und dementsprechend verliert er bei mir einen Rang und steht in B. Also nicht im A-Tier, sondern ich glaube sogar, ich habe ihn in den C-Tier gesetzt, weil eben genau das Problem, dass der halt nur in einer Einheit meiner Meinung nach irgendwie sinnvoll ist. Und die anderen Attachments einfach viel besser sind als er. Also gerade die Character-Attachments, und er da dementsprechend einfach keine Rolle spielt. Hatten wir ja, glaube ich, bei den Neutralen auch. Also der hat wirklich einfach das Problem, dass er irgendwie nur an vierter, fünfter, sechster Stelle stehen würde. Und so viele Einheiten spielt man in der Regel gar nicht. Und ich glaube, gerade bei Lannister müsste man irgendwie 14 Einheiten spielen, bis man alle Characters durch hat. Das heißt, das ist eher so das Problem. Also man könnte bestimmt explizit eine Liste bauen, wo man wirklich auf seine Fähigkeit baut, um halt extrem, also um das ganze Paniktest-Thema in die Extreme zu führen. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich auf jeden Fall mir mal nochmal angucken. Aber wie gesagt, erster Eindruck ist erstmal weiter hinten. Du hast halt die Red Clocks noch, mit denen du irgendwie einen Long Range Paniktest mit was minus was auch immer rumschmeißen kannst, ne? Das heißt, der muss Absolut gar richtig. nicht dann in der Einheit, die selber den Paniktest verpatzt Naja, oder nee, aber er muss generiert engaged sein. sein. Er Ja, muss, genau. Er muss quasi nur mit einer Einheit im Kampf sein. Ja. ja, was man sich vorstellen kann, ist tatsächlich hier so zwei Red Cloaks mit jeweils dem gleich, also mit jeweils dem Flayer drin, die sich dann gegenseitig die Paniktests zuwerfen und über die Order dann wieder dem Gegner den Paniktest zuwerfen. Das bedeutet, man kann theoretisch in einem Zug, also wirklich mit einer Aktivierung, wenn die Red Clocks aktivieren und dann Angriff machen, über die beiden Flayer theoretisch sogar fünf Paniktests in einem Zug verursachen. Mit minus einer Menge. Das geht theoretisch und ist fürchterlich stark, klar. Ja, ich glaube, das ist sowas, was man einfach mal bauen und dann ausprobieren muss, wie das ist, wenn man da so komplett auf Panik geht. Wobei ich jetzt bei den Lannistern da bisher, also die Red Cloaks kommen in meinen Listen irgendwie nie so ganz vor, weil ich die einfach irgendwie zu stumpf finde. Deswegen, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, wie viel du da schon gegen gespielt hast. Und weiß jetzt auch nicht genau, wie das in der Liga ist, wie oft die vorkommen. Wird man dann mal sehen, wie die sich so einreihen, weil die lesen sich halt extrem stark. Ich glaube, sie sind nicht ganz so stark, wie sie sich lesen. Ja. Ja, definitiv. Also das Letzte, was du gesagt hast, dem stimme ich zu. Die sind nicht so stark, wie sie sich lesen. Im ersten Moment denkt man, was ist das denn? Was haben die sich jetzt dabei gedacht? Das ist ja viel zu stark. Man muss aber auch bedenken, dass die halt keine Plus auf Wunden geben. Also das heißt, die machen zwar Minus auf den Wurf, aber die geben keine extra Wunden. Das heißt, im Zweifel kriegst du zwar fünf Paniktests die Runde, aber machst immer nur eine Wunde. Das heißt, da braucht man dann schon ein bisschen mehr, um das auch dann zählen zu lassen. Grundlegend spiele ich tatsächlich in einer meiner Listen eine Einheit Red Cloaks. Da ist tatsächlich Jamie drin, aber Jamie ist der Young Lion. Und generell sind die relativ selten vertreten. Also mit meinen Red Cloaks, mit meinen einen Red Cloaks in einer Liste gibt es in der ersten Liga insgesamt sechs Red Cloaks. Man muss aber dazu sagen, dass diese anderen fünf bei einem einzigen Spieler in den beiden Listen drin sind. Der spielt nämlich eine Liste mit dreimal Red Cloaks und eine Liste mit zwei Red Cloaks. Und sonst haben alle anderen Lannister-Spieler tatsächlich keine Red Cloaks dabei. Es ist interessant, weil ich Definitiv. klar braucht man kriegt man keine extra Wunden, aber man nimmt halt noch irgendwie Flayed Man mit. Man kann sich halt aussuchen, welche Einheit den Paniktest machen muss. Man hat Joffrey sowieso dabei dann. Also hat man die beiden extra Wunden, und wenn man dann halt noch Bolt und Flayer reinstellt, kriegt man halt nochmal einen Paniktest, der dann auch nochmal bis zu drei extra Wunden bekommen Ja, jetzt hast du mehr oder weniger meine Kombo der Liste, kann. wo ich auch tatsächlich die Red Cloaks drin habe, verraten. Also ja, ich habe da natürlich auch Flatman drin und Joffrey als ECU, um genau das halt tun zu können. Also die Gegner mit dem Flatman zu engagen und dann mit den Red Cloaks die Paniktests dann ins Extreme zu treiben. Ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht. Das Ja, ist halt ist ziemlich ja auch offensichtlich, eigentlich kein ne? Geheimnis. Okay. Gehen wir weiter. Ich habe auch noch den Sandor Clegane im A-Tier. Der bringt für einen Punkt drei Fähigkeiten mit. Wir haben einmal die Affiliation Haus Clegane, das heißt in der Mountains-Liste als mit Commander Gregor, super. Wir haben Feud by Slaughter, mit der man sich ordentlich heilen kann, wenn man eine Attacke macht und eine Wunde zugefügt bekommt. Und wir haben noch, ich weiß gerade, eine Furious Charge, also dass man auf dem Charge einen Vulnerable Token bekommt. Die Fähigkeit finde ich immer in Kombination mit wieder auch mit Hellebardieren sehr gut, da quasi man so ein Lose-Lose-Szenario für den Gegner macht. Wenn man selber chargen kann, dann kriegt man die Rerolls, was bei denen super viel hilft, da die nur einen 4-Plus-Wert haben. Und kriegt noch ein Vulnerable-Token dazu, womit man sich dann halt auch schon echt durch harte Defensive schlagen kann. Und wenn der Gegner einen chargt, hat man halt seine freie Attacke, wo man auch nicht Nein sagt. Ja, für einen Punkt einfach sehr viel mit drin, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ganz klar. Ist tatsächlich bei mir das allererste Attachment in dem Rang, also auch in dem A-Tier, aus genau den Gründen. Also der ist für einen Punkt wahnsinnig gut. Der gibt jede Einheit, wo er drin steht, eine Sustainability, die ist nicht zu unterschätzen. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass Fueled by Slaughter heilt immer eine Wunde, wenn man selber eine zufügt. Plus eine Wunde für jeden zerstörten Rang des Gegners. Und hier gibt's immer, also die meisten lesen das beim ersten Mal nicht richtig, beziehungsweise denken sich dann was anderes. Und zwar, man muss keinen Rang zerstören, um die extra Heilung zu kriegen, sondern es gilt immer. Also wenn der Gegner schon zwei Ränge weg hat und du machst trotzdem nur eine Wunde, darfst du dich trotzdem um drei heilen. Also für jeden zerstörten Rang kriegst du nochmal eine extra zurück. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied und sorgt auch genau das, was wir bei Ramsey besprochen haben, dafür, dass diese Fähigkeit einfach richtig gut ist. Also Okay. die ist, und hier gibt es sie sogar für einen einzigen Punkt, plus den kleinen Zusatz, dass wenn man selber mal charged, auch noch vulnerable wird. Also der Gegner, das ist richtig, richtig gut. Und gibt dann auch so eine kleine Glaskanone, wie zum Beispiel den Cutthroats oder auch den, selbst den Guardsman ist der super, weil die kriegt man dann einfach gar nicht mehr tot. Ja, vor allem wenn man die halt gegen irgendwas schickt, was selber nicht so super offensiv ist, dann kriegen die einfach nach und nach, jetzt vielleicht Guardsmen nicht, aber alles andere irgendwie dann nach und nach klein, während sie selber sich halt immer wieder hochheilen. No. Dann kommen wir zum nächsten. Das erste Kingsguard Attachment, das auch tatsächlich nur einen Effekt hat, wenn man die Krone hat. Habe ich Mary, nee, Moment, stimmt gar nicht. Jetzt habe ich mich schon Man direkt. Moore, Mandon nicht Moore, Paragon. genau. Dieses M. Genau, hier natürlich Kingsguard viel, viel besser, wenn man Joffrey dabei hat, da man halt einfach immer, sobald Joffrey auf dem Tactics-Spot steht, so geht, als hätte man die Krone. Ja, insofern dann eher in Spezial oder zumindest in Listen, wo Joffrey drin ist und er bringt plus 1 auf den Trefferwurf und Thundering. Was ich einfach eine super krasse Kombination finde, um irgendwie allen Einheiten mehr Punch zu geben. Egal, ob man den jetzt für quasi 0 Punkte in Stormcrows reinsetzt, die da einfach 5 Punkte nur kosten, 7 Würfel auf die 3 mit Sunring haben, oder halt in Mountainsmen die Critical Blow Sunring Kombination dann bekommen, auch auf die 3 plus. Ja, finde ich einfach eine starke offensive Fähigkeit. Kann ich nur unterschreiben. Ich habe ihn trotzdem nicht im A-Tier, sondern im B-Tier, eben wegen der Bedingung mit der Krone. Weil ich dann halt mindestens Joffrey als NCU nehmen muss. Das schränkt den ein, das macht den für mich nicht all-around gut. Der ist immer noch super. Also plus 1 to Hit und Sunring, könnt ihr mal nachgucken, was das gibt. Da gibt es eigentlich nichts sonst, was das gibt. Also zumindest nicht in der Kombination. Dementsprechend, aber wie gesagt, Drawback ist für mich da so minimalst, darum ist er halt nur im B-Tier und nicht im A-Tier, bei mir zumindest, dass ich halt die Krone haben muss, also beziehungsweise Joffrey eigentlich Auto-Include drin haben muss. Und der synergiert halt mit ihm selber nicht, also das ist auch wieder so ein Minimal, das ist jetzt Zahlspalterei wahrscheinlich, aber er synergiert halt mit Joffrey selber nicht, weil er kein irgendwie nichts mit Panik zu tun hat und auch nicht mit Moral. dementsprechend halt nur die wirkliche Kampffähigkeit verbessert. Was aber natürlich super ist. Also gerade wenn wir jetzt im 4 plus Meter angekommen sind, deine Einheit einfach mal den 3 plus zu geben, beziehungsweise dann auch noch Sunring dazu. Allein in Guardsmen oder wie du schon gesagt hast, in Mercenaries, egal wo, eigentlich total super. Am besten, wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich in Mountainsmen, um da halt die Crit und Sunring Combo zu kriegen. Was mir gerade einfällt, wo wir darauf hinweisen können, ist die Seite More or Less Killy. Die werde ich auch nochmal im Beitrag verlinken, wo man einfach für unterschiedliche Attackenprofile einstellen kann und sich anzeigen lassen kann, wie viele Wunden man rausbekommt, mit welcher Wahrscheinlichkeit und im Schnitt und so. Und da kann man sich dann auch einfach mal angucken, was das verändert, wenn man auf so eine Einheit plus 1 aufs Treffen und Thundering dazu gibt. Und Oh ja. das wird dann schon beeindruckend, glaube ich. Ja, definitiv. Gerade wenn man da vielleicht noch einen Champion of the Faith hinterher hat, der dann auch die entsprechenden Token draufgelegt hat, dann geht das ganz schnell nach oben. Oh ja. Als nächstes habe ich den Gregor Clegane Mounted Behemoth. Also das Kavallerie-Attachment hat einfach zwei Autowunden für Nahkampfattacken und Uncontrollable Rage, was man sich jetzt drüber streiten kann, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Einheit aktiviert und jemand in Charge-Reichweite ist vom Gegner, beziehungsweise jemand so ist, dass man ihn chargen kann, muss man einen Moraltest machen. Wenn man den verpatzt, dann muss man eine Charge-Aktion gegen den Gegner, der am nächsten dran ist, ausführen, bekommt aber auch automatisch eine 6, ist also dann automatisch auch drin. Kann man als Nachteil sehen, weil man halt Kontrolle abgibt, aber die Auto 6 ist natürlich auch sehr schön. Und zwei Wunden sind einfach extrem stark. Es gibt nur noch sehr wenige Sachen, die verlässlich Fähigkeiten ausschalten. Das heißt, den irgendwie in wie heißt es, Flayed Man rein, dann hat man zwar eine 11-Punkte-Einheit, aber die wird auch ordentlich was killen. Spiele ich tatsächlich auch genau so in Flayed Man. Deswegen ist er bei mir allerdings auch im S-Tier gelandet. Also das ist für mich gerade durch die beiden Autowunden und ich sehe die seine Moralfähigkeit Uncontrolled Wrath als tatsächlich durchaus als Vorteil. Ich bin ein einziges Mal darauf reingefallen, weil der Gegner kann natürlich auch Paniktoken ausgeben, um mich diesen Moraltest tatsächlich rerollen zu lassen, ob ich denn eine Auto 6 charge oder nicht. Das ist tatsächlich sehr, sehr witziger Nebeneffekt dabei, wenn der Gegner einen Paniktoken auf die Flatman gelegt hat und dann quasi nicht möchte, dass ich auf einmal auf 11 Zoll Reichweite dann charge. Aber nichtsdestotrotz, gerade auf Pferden ist es eigentlich relativ irrelevant, weil ich habe Genau auch dann das, mit dem ja. 5er freien Manöver genug Platz, um den Charge dann trotzdem zu schaffen. Das heißt, da also auf Pferden, also auf seinem Reiter-Attachment ist die Fähigkeit in meinen Augen eigentlich irrelevant. Also eigentlich weder Vor- noch Nachteil, weil entweder also ich stelle ihn in der Regel eh so, dass ich chargen will, weil der will angreifen und dementsprechend ist mir das relativ wurscht, ob es dann eine Auto 6 wird oder ob ich dann freies Manöver mache. Es kann höchstens dazu führen, dass ich dann nicht in die Flanke komme durch das freie Manöver, sondern dass ich ihn halt frontal chargen muss. Das ist tatsächlich so ein kleiner Drawback, aber wie du schon sagst, die Autowunden sind eigentlich das Entscheidende dabei. Plus das, was die Plate-Men dann sowieso noch im Charge können und die Moral und die Intimidating Presence dazu, also die sind auch Wishes immer und die Intimidating Presence plus die Crit Blows, die sie dann auf den Charge kriegen, ist das schon ein kleiner Todesstern. Der, wie du auch sagst, schon tatsächlich wieder spielbar ist, weil es halt nur noch ganz wenige Sachen gibt. Ich glaube nichts, was dauerhaft die Fähigkeiten wegnehmen kann, sondern maximal pro Runde. Und dadurch ist er halt auf jeden Fall wieder viable. Man verliert halt nicht seine 11 Punkte durch, keine Ahnung, einen Mann, der in einem Stuhl sitzt und schlechte Laune hat, sondern man kann die tatsächlich auch das ganze Spiel über genießen. Ja, und mit einem Warcry noch dazu, wo man sich halt einfach auf das Ziel noch die beiden offensiven Token drauflegen kann, ist der Paniktest dann schon ziemlich sicher verpatzt. Und das Critical Blow und das Vulnerable können halt auch wieder zu vielen, vielen Wunden führen. Genau, man legt da vorher noch Joffrey drauf und hat die Red Cloaks im Rücken, die dann dementsprechend den letzten Paniktest machen lassen, um das Ganze dann auch abzuschließen. Wobei Ich habe das also so 50-50. Also wenn die Token aufliegen und Joffrey anliegt, ist es fast ein Autokill, wenn die Einheit eine 4er Rüstung oder schlechter hat. Kommt natürlich ein bisschen auf die Würfel an, aber mit den Token zusammen ist das ein Charge, den nicht viele Einheiten überleben. Eine Sache, die ich noch hervorheben möchte, ist quasi, was jetzt in der Edition neu ist, dass man halt einfach immer zwei Wunden macht. Vorher war, hatte der ähnliche Fähigkeiten, hat aber D3 Wunden hinzugefügt, was halt schon extrem Unterschied machen kann, ob man jetzt eine 1 oder eine 3 gewürfelt hat, weil das von der Wahrscheinlichkeit, ob man eine Einheit auslöscht, schon dann quasi, wenn man den Wert fixt, 1 und 3, einen krassen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit macht, ob man die Einheit dann auslöscht oder nicht. Genau, dann musst du aber auch noch dazu sagen, dass sie generell die drei Wunden gestreamlined haben, immer auf zwei. Also das haben Genau. sie nicht nur bei Gregor gemacht, sondern bei allen Sachen, die solche Fähigkeiten haben. Was ich auch gut finde, gerade als kompetitiver Spieler, ist da einfach der Zufall weg. Na, wie du schon sagst, also da gibt es extreme Varianzen. Wenn deine Autowunden-Fähigkeit immer nur Einsen würfelt und der Gegner aber immer Dreien würfelt, das ist dann schon ein Game Changer. Ja, genau, das war quasi, ich wollte das als Beispiel für diese etwas neue Philosophie machen, dass man versucht, ein bisschen weniger mit dem Zufall zu arbeiten und ein bisschen mehr oder berechenbare Effekte Absolut perfekt. reinzubringen. Ich habe dann als letztes noch im A-Tier Dario. Ich finde, der kann, der bringt doch Critical Blow und Precision mit für Nahkampfattacken mit dem Drawback, dass man für eine 1 eine Wunde bekommt. Ich finde, der kann bei Lannisters dann einfach noch ein bisschen mehr Offensive reingeben. Man kann den super in Cutthroats stecken, die dann auch wieder mit dem Panikthema synergieren und da kann man sich dann auch mal bei More or Less Killy anzeigen lassen, was die Einheit dann für Schaden raushauen kann. Ja, finde ich einfach gut, um bei den Lannistern dann irgendwie auch nochmal so eine günstige Einheit reinzustellen, die aber auch nochmal hart zuhauen kann. Ja, unterschreibe ich. Ich habe ihn auch bei mir als letztes Attachment auf den A-Tier gesetzt. Ist genau das, was du sagst. Der verbessert halt die Kampffähigkeiten der Einheit. Wobei ich ihn nicht mehr mag, seitdem ich letztes Mal vier Einsen mit ihm gewürfelt habe beim Angriff und mir einfach selber einen Rang weggenommen habe. Aber das sind halt die Würfelmechaniken. Nichtsdestotrotz, gerade in den kleinen Punkten Einheiten ist er richtig gut. Und auch zum Beispiel in Hellebardieren ist der nicht zu unterschätzen. Ja, gerade das Critical Blow mit Sunring zusammen ist einfach stark. Genau, das ist auch wieder die Combo. Okay, dann verlassen wir das A-Tier bei mir und gehen ins B-Tier. Da habe ich als erstes den Lord Commander der Kingsguard, Barristan Selmy. Der hat einmal Stalwart und Duty of the Crown. Jedes Mal, wenn man einen Moraltest besteht, kann man eine Wunde heilen und falls man die Krone hat, sogar zwei. Kostet 2 Punkte. Im B-Tier sind ja bei mir eher so die Sachen, wo ich sage, ja, die sind in einer bestimmten Kombination schon gut, aber nicht, muss man nicht unbedingt mitnehmen und meistens werden sie dann halt von einem aus dem A- oder S-Tier überschattet. Ich finde halt die Möglichkeit, Stalwart zu bekommen, super in bestimmten Listen oder gegen bestimmte Listen vor allem. Und Heileffekte, da kann man ja eigentlich alles, was irgendwie schon defensiv ist, nochmal irgendwie deutlich, deutlich schwieriger zu killen machen. Wo hast du den? Absolut. Ich habe den tatsächlich auch im B-Tier. Alleine wegen Stalwart. auch da, also seine Heilfähigkeit ist gut, weil er vor allem auch immer eine Wunde heilt und nur mit der Krone noch eine mehr. Bedeutet auch, hier bin ich nicht so wirklich darauf angewiesen, wie bei den anderen Kingsguard Attachments, wo ich halt immer die Krone haben muss. Außer bei Jaime Kingsguard. Aber grundlegend haben Lannister selber auch nicht die beste Moral und hier eine Möglichkeit zu geben, eine Einheit zu bauen, die einfach erstmal da steht, sich sogar selber heilen kann und die auch mit Panik eigentlich nicht viel am Hut hat, ist eine sehr gute Sache. Warum nur B-Tier? Ähnliche Gründe wie bei dir. Bei mir sind es vor allem die zwei Punkte. Ja. Klar, Plus, dass es da auch natürlich in den beiden ersten Rängen, also ich meine, du hast jetzt schon insgesamt sieben in S und A Tier, bei mir sind sogar noch mehr in S und A, die ich halt bevorzuge. Dementsprechend wird er bei mir halt eher wahrscheinlich selten auf den Tisch kommen und ist auch dann dementsprechend nur in B, weil Ja, die anderen auch einfach besser sind. was quasi Unterschied zu Neutralen bei Starboard für mich vor allem ist, ist, dass man bei den Lannistern tatsächlich drei, glaube ich, mal die Möglichkeit hat, Starboard mitzunehmen. Ja, Das das heißt ist das selbst, meiste. genau, plus man hat nochmal die Warrior Sons, die halt von sich aus quasi schon ein integriertes Starboard so mehr oder weniger durch ihre gute Moral haben und die Poor Fellows. Das heißt, man kann halt wirklich komplette Listen bauen, wo Paniklisten dann, ja, mit den aktuell so minus 3, minus 4 Paniktest würde ich dann nicht abprallen sagen, aber dieses Paniklisten zumindest deutlich schwieriger machen. Definitiv, gerade in einer teuren Einheit wie Warrior Suns, die man ja nicht gerne verliert, weil dann ja einfach viel Kampfkraft weg ist, macht er einfach also die beste Figur in meinen Augen, weil er halt dann mit den Face-Token zusammen nicht nur den Face-Token generiert, die ich dann, mit dem ich dann Hits blocken kann, sondern mich auch gleichzeitig nochmal heile. Also das ist dann schon die, ich stehe hier wirklich und hier kriegt mich keiner weg Einheit. Die macht dann zwar nicht mehr so viel Schaden, aber die kriegt man halt auch einfach nicht tot. Genau, das kann man dann in einer High Sparrow Liste machen, wo man halt über die Karte noch Moraltest bekommt, um die Faith Token für die Offensive dann zu bekommen. Was dann Muss man auch wieder dann, Wunden heilt, nicht vergessen. genau, was dann auch wieder Wunden heilt, gegebenenfalls sogar zwei, ist dann halt schon so ein recht spezieller Bild, kostet halt auch entsprechend deswegen dann im B-Tier. Auch ein spezieller Bild ist bei mir, glaube ich, nötig für den Stormcrow Lieutenant, deswegen habe ich den auch im B-Tier. Der gibt Thundering und den höchsten Attackenwürfelwert, wenn man den Geldsack hat. Da fällt mir halt direkt Petya ein, der halt einmal pro Runde, einmal im Spiel einem für eine ganze Runde den Geldsack geben kann. Die Lannister wollen sowieso den Geldsack für ihre Karten haben. Das heißt, es passt auch da von der Synergie her. Und mit Mountains Man kann man dann halt wieder das Critical Blow plus Thundering. Und wenn der Gegner noch weniger Ränge hat, dann werden sie halt quasi, drehen sie komplett auf. Aber allein mit dem Critical Blow plus Thundering kann man halt schon viel machen. Aber es ist halt irgendwie schon ein spezieller Bild. Und ohne das Critical Blow oder ohne P-Tier, um das irgendwie eine Runde nochmal ordentlich zu buffen, fällt es schon ab. Deswegen bei mir ein B-Tier. Ja, das mit dem Geldsack ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Also es gibt nur noch zwei Karten, die den Sack wirklich brauchen, beziehungsweise eine Karte, wofür ich den auf jeden Fall dem Gegner blocken würde. Hier ist natürlich die Synergie mit Peter wieder unschlagbar, dass ich einfach den Sack nehmen und blocken kann, dass ich den selber besitze, beziehungsweise den Gegner dann auch verweigern kann. Ich rede jetzt gerade von der Bribery, wo ich nicht möchte, dass der Gegner den Sack kriegt. Zum Attachment. Da muss ich dir widersprechen. Also ich mag, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, ich mag ihn nicht, aber ich habe ihn bei mir tatsächlich in D eingesortiert, weil ich auch hier glaube, also ich habe keine Fähigkeit, die immer aktiv ist, sondern ich muss was dafür tun. Und ja klar, will ich den Sack haben als Lannister, aber es ist, so wie ich das zumindest spiele, nicht meine Prio. Das heißt, und ich habe auch in der Regel keinen Peter dabei. Dementsprechend habe ich in der Regel nicht viel von ihm, so zumindest bei mir sieht das so aus und dementsprechend landet er bei mir halt weiter hinten. Seine Fähigkeit ist klar sehr gut, wenn ich die dann anschalte. Allerdings, dass ich sie anschalten muss, sorgt halt dafür, dass er bei mir so weit hinten ist. Plus, wenn ich die Wahl zwischen einem, also wenn ich einen Punkt frei habe für ein Attachment, dann habe ich halt viele, viele weitere bessere Optionen in meinen Augen. Und er hat auch sonst keine weiteren Synergien. Also er macht halt auch nichts mit Moral wieder, sondern er verbessert einfach nur die Kampffähigkeit der Einheit, was natürlich gut ist, keine Frage. Aber wenn ich sowas brauche, würde ich zum Beispiel eher Sando nehmen, anstatt ihn, weil von seinem Effekt habe ich A immer was. Und B, er bietet halt beides, offensiv wie defensiv, beziehungsweise sogar Mandant Moore eventuell, auch wenn ich da auch das gleiche Problem habe, aber die Krone nutze ich deutlich häufiger als den Sack. Also das ist nur meine kleine Welt, auch nur meine Perspektive. Ja, ich glaube, das ist halt auch Es, wie gesagt, es hängt halt stark von der Liste ab und man spielt dann eine ziemlich andere Lannister-Liste als das, was man vielleicht sonst spielen würde. Weil es halt schon sehr darauf getrimmt sein muss. Man nimmt dann natürlich auch mehrere mit, damit es sich tatsächlich lohnt. Und spielt dann halt irgendwie sehr offensiv. Ist, glaube ich, dann was, was Genau. auch vom Spielstil abhängt und was man einfach mal ausprobieren muss, wie sich das anfühlt für einen. Ich habe halt aus der letzten Edition noch, da fand ich den deutlich besser sogar noch, weil er halt nochmal plus einen Attackenwürfel gegeben hat unter Sundering. Da habe ich den in Rose Knights gespielt. Was ich halt super fand, weil die dadurch halt einfach total Biss bekommen haben und der Gegner konnte sie nicht mehr ignorieren. Das heißt, ich könnte ihn mir hier auch tatsächlich in Guardsmen vorstellen, als Kombination. Ah, wobei deren Attackenprofil ist eigentlich zu schlecht. Aber es Nee, ist halt. also es ist eigentlich, glaube ich, egal, welche Einheit das ist. Wie du schon sagst, man muss halt, glaube ich, die Liste darum rumbauen. Und das Problem bei Lannister, was ich finde, ist halt, dass du mit den auch mit dem normalen Taktikdeck halt eher lieber die Krone hast und die Kroneneffekte wesentlich stärker sind, also wofür du dann eine Krone brauchst oder auch die Kingsguard Attachments, wofür die da halt dann eine Krone brauchen, als dass du, also du hast zu wenig rein in den Lannistern selber, die halt den Sack benötigen. Wenn ich jetzt eine andere Liste bauen würde, die zum Beispiel auf Motivated by Coin basiert, wo ich den Sack ja dann haben möchte oder sogar immer haben möchte, da wäre er natürlich dann wesentlich sinnvoller, weil ich den Sack will, also dann habe ich ihn quasi dabei, weil ich die Liste nicht drumherum gebaut habe, aber das Thema der Liste passt halt dazu. Und da sage ich jetzt einfach nur, das ist eher nicht mein Spielziel. Mein Spielziel basiert dann eher auf der Krone, sodass er da leider keine Rolle spielt. Motivated by Coin ist aber ein gutes Stichwort. Bronn habe ich direkt daneben. Deswegen, Genau. ja. Zwinker. Genau. Einmal freie Attacke über den Geldsack und wenn man den Geldsack hat, nochmal plus eins aufs defensive Profil, sowohl Verteidigung als auch Moral. Haben wir schon darüber geredet, dass der sich gut für Fernkampfeinheiten eignet, da man halt einfach diese sichere Attacke hat, auch wenn noch keiner oder keiner mehr im Nahkampf ist. Ja, bei den Lannistern ein bisschen schwierig, weil die Lannister Crossbowmen irgendwie sich mir noch nicht so ganz erschließen, wie man die spielen soll, sage ich mal vorsichtig. Ja, die sind von den Fernkampfeinheiten irgendwie im Punkt-Leiste-Verhältnis ja hinten an und synergieren auch irgendwie, finde ich, mit den Lannistern nicht so richtig, weil die machen halt irgendwie nichts für die Paniktests und ja. Ja, Deswegen. also ich formuliere das mal kurz anders aus Bronze Perspektive. Ich habe ihn bei mir tatsächlich noch einen weiter unten im C-Tier aus folgendem Grund. Es gibt keine gute Fernkampfeinheit, wo man ihn reinstellen könnte. Um das mal kurz so zu formulieren. Zu den Crossbows, wenn ich herausfinde, wie man die spielen kann, dann sage ich dir Bescheid. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, die irgendwie sinnvoll einzusetzen, weil die. Entweder fehlt mir dann ein Punkt in der Liste für irgendwas Cooles, oder wenn ich da Bronn reinsetze, habe ich eine 7-Punkte-Einheit, die aber nur so viel macht wie eine 5-Punkte-Einheit. Es ist schwierig. Und Stormcrow Archers ist klar, kann man die nehmen, aber auch da habe ich wieder das Thema, dann hole ich mir lieber die Bastard Girls, die dann auch 2 in 1 und auch viel besser mit ihren Wishes in einer Lannister-Liste reagieren, synergieren, als die Archers selber. So dass ich da eigentlich nur eine Einheit habe, wo ich Bronn reinstellen würde, das sogar auch getan habe, auch wieder in einer meiner Listen jetzt auch für die TSL, da spiele ich tatsächlich Bronn mit Bastard Girls in Lannister. Aber das ist tatsächlich die einzige Einheit, wo ich ihn sehen würde, deshalb ist er bei mir halt nur in C. Auch wenn wir ihn in den neutralen Attachments halt auf 1 gesetzt haben, auf S glaube ich, ist er hier in dem Kontext der Fraktion halt meiner Meinung nach nur für eine Einheit gut und das ist noch nicht mal der Dennis der Einheit, von daher ja, ist er halt so weit hinten. Okay, gehen wir weiter zu Brienne, die mein B auch im B-Tier ist. Stalwart plus den Knightly Vow, wo man mit einer Einheit wählen kann nach der Aufstellung und plus 1 auf die Trefferwürfe gegen die bekommt im Nahkampf und Charge-Würfe neu würfeln kann. Ja, haben wir auch im neutralen Podcast schon drüber geredet. Wie gesagt, hier finde ich sie tatsächlich, denke ich, dass man zumindest mit den verschiedenen Stalwart-Einheiten irgendwie noch ein zusätzliches Listenkonzept hat, um sie auch mit dem Stalwart quasi noch ein bisschen einzugliedern. Du hattest sie ja ein bisschen höher schon angegliedert bei den Neutralen. Wie sieht es bei dir mit den Lannistern aus? Auch tatsächlich in B, genau wie bei dir. Ich habe alle drei Stalwart Attachments in B eingesortiert. Aus ähnlichen Gründen. Also wie gesagt, Selmy ist halt auch cool als Stalwart und Jamie, da kommen wir gleich zu, ist natürlich auch cool wegen Stalwart. Ebenso wie Brienne. Die sind im Dreierpack auch wirklich nützlich und sinnvoll, um halt wirklich eine. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie du, also genauso wie du das eben nicht sagen wolltest, also die Moraltests prallen dann nicht an einem ab, aber man ist da deutlich entspannter, was das angeht und vor allem, wenn der Gegner gar kein Panikthema hat, kann man da eigentlich in die Kämpfe reingehen und braucht sich in der Regel nur noch um die Kampfwunden Sorgen zu machen und nicht mehr um die Moralwunden. Das ist schon deutlich gut. Auch ihre andere Fähigkeit, also sie kann ja eine Einheit markieren beim Gegner. Wichtig, auch hier wieder nur nach dem Deployment, also same wie bei den Neutralen und wird da dagegen dann deutlich besser, also mit plus 1 zu Hit und muss ich tatsächlich nochmal Charge. nachgucken. Ich glaube sogar. Charge neu würfeln. Ah ja, genau, Charges neu würfeln. Genau, also hier auch wieder in der 4 plus Einheit richtig gut gegen eine besondere Einheit, die ich halt mir aussuchen kann. In dem ganzen Kontext, dass ich alle drei Stalwart Attachments mitnehme, ist super gut. Aber nur alleine würde ich sie da auch tatsächlich nur in B einsortieren. Okay, dann habe ich als nächstes einen, wo ich denke, den hätte ich eigentlich auch ins A-Tier schieben können, nämlich Ramsey bringt mit, wenn ich mich nicht irre, Intimidating Presence und Fueled by Slaughter plus die Affiliation. Genau, das gleiche wie bei den Neutralen. Ja, passt halt einfach ins Thema super rein, ist nochmal eine Quelle für Intimidating Presence, wodurch man dann quasi die Einheit, die mit ihm im Kampf ist, für seine anderen Moraleffekte, die irgendwie auf Distanz funktionieren, mit den Rectrogs, mit einem Bolton Flayer nehmen kann. Und Fueled by Slaughter haben wir auch schon drüber geredet, auch eine super starke Fähigkeit. Man kann da noch Reek mitnehmen, wenn man möchte. Ja, wobei das sich, wenn man Muss man halt, aber Gott sei Dank nicht. genau, wenn man entsprechend oft Warcry mit dabei hat, dann braucht man das auch gar nicht mehr. Und wenn man Roose als Commander nimmt, hat man halt noch eine zusätzliche House-Bolton-Einheit, wobei das, glaube ich, für die Karten gar nicht so wichtig ist bei Roose. Doch, tatsächlich. Also die haben eine Karte, die nur für House Bolton Einheiten gibt. Also Roose hat eine Karte, die nur für House Bolton Einheiten gilt und die heilt. Das heißt, da ist es schon relevant, wenn du nur eine Hausbolteinheit hast, die kann dann halt nur auf, also die Karte kann dann nur auf diese Einheit gespielt werden. Ich habe Ramsey tatsächlich im A-Tier auch drin. Also, warum du ihn da nicht einfach reingestellt hast, weiß ich nicht. Weil das gleiche ist wie bei Sando. Also, ich habe tatsächlich einen Klon, außer dass die Affiliation eine andere ist. Und ich dann nicht auf den Charge quasi das Vulnerable Token kriege, sondern sogar eine noch bessere Fähigkeit. Mit seiner Intimidating Presence, klar, dafür zahle ich auch einen Punkt mehr. Aber die beiden nebeneinander in zum Beispiel Mountain Span, Zwinker, die räumen auf. Also die heilen sich gegenseitig, also nicht gegenseitig, die heilen sich beide. Und in Kombination mit Intimidating Presence, das geht ab. Also dementsprechend habe ich die beide auch auf A gesetzt. Ja, ich habe gerade die Taktik der Karte nochmal nachgeguckt. Kann halt bei der Gegner einen Paniktest verpatzt, die Wunde heilen. Insofern Genau. dann mit dem Fueled by Slaughter hat man dann wirklich irgendwie noch mehr Quellen von Heilung und dann auch eine deutlich stabilere Einheit. Und ganz wichtig für die Heilkarte von Roose ist nicht gecapped, wie zum Beispiel eine Fealty to the Crown aus dem Standard Lannister Deck. Das heißt, wenn der Gegner 5 Wunden kriegt durch Paniktest, kann ich auch 5 wiederherstellen und nicht nur 3 bzw. 4, wenn ich die Krone habe, wie bei Fealty to the Crown. Das ist Und da der wesentliche Impact, gerade wenn ich Intimidating Presence habe und so eine NCU wie Joffrey dabei und ein Himmel Roar gespielt habe, da kann ich schon mal drei Autowunden, also 4 bis 6 Wunden durch den Paniktest machen lassen. Und die kann ich dann auch vollständig wiederherstellen. Guardsman. Und Guardsmen, natürlich. Das wird dann ein Overkill. ja. Beziehungsweise Lannister Supremacy meinst du ja. Genau. Ja. Dann beim nächsten muss ich jetzt noch mal gucken. Das ist jetzt aber Marin, oder? Das ist mein Enchant. Genau. Wenn man die Krone hat, kriegt man für jede Melee-Attacke Panicked und Weakened dazu. Sind halt auch wieder zwei Token. Finde ich stark. Man hat die Offensive mit dem Panicked, man hat ein Weakened, um die Defensive wieder ein bisschen zu stärken. In der Kingsguard-Liste finde ich den schon ziemlich gut. Wenn man ihn halt mit dem Champion of the Faith vergleicht, muss man halt das Setup mit Joffrey drumherum quasi schon machen. Ich finde den Weaken-Token etwas schwächer als den Vulnerable-Token, zumal man an den Weaken-Token bei den Lannistern halt auch einfacher schon drankommt. Dafür funktioniert es aber halt bei jeder Attacke, das heißt gegebenenfalls auch zweimal in einer Runde. Wie siehst du das? Wir haben da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, insofern weiß ich, dass da vielleicht schon eine Einschränkung kommt. Wo hast du den? Ja, also ich habe den tatsächlich in D, also ganz, ganz, ganz hinten als allerletztes Attachment, aus folgendem Grund. Er hat das Problem, dass Lannister und Token überhaupt kein Problem ist. Also Lannister können Token schmeißen wie Bonbons. Und in der Regel ist es auch so, dass ab der dritten Runde die gesamte gegnerische Liste komplett alle Rainbow-Tokens hat, die man so haben möchte. Sodass er eigentlich komplett redundant ist, zumal es einen Champion of the Faith gibt, der einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt zum Start eines freundlichen Zuges einen Token setzen kann. Und er ist da schon eingeschränkter. Das heißt, nur wenn er selber angreifen kann, gibt es Token. Wenn ich nicht in Kampf komme, gibt es auch keine Token. Wie du schon sagst, Weaken Token, da gibt es mehrere Quellen zu. Die haben sogar ein eigenes NCU dafür, und zwar Meister Pucelle. Großmeister Pucelle, Entschuldigung, der dementsprechend auch einfach bei seiner Aktivierung einen Token verteilt, einen Weaken, und auch Commander und auch Karten, Commander-Karten gibt es genug, die Weaken-Token verteilen und wie gesagt, der Champion verteilt einfach alle beiden anderen. Plus auch solche Attachments wie Jaime verteilen Vulnerable-Token, Sandor verteilt Vulnerable-Token, beziehungsweise Gregor auch als Infanterie-Attachment verteilt Vulnerable-Token, das heißt, an Token zu kommen als Lannister ist überhaupt kein Thema. Das heißt, er macht das einfach auch nochmal und ist dafür dann komplett redundant. Zumal er auch wieder die Einschränkung wie jedes andere Kingsguard-Attachment hat, dass man dafür die Krone hat. Deswegen ist er eigentlich sinnfrei in meinen Augen und hätte eigentlich eine viel coolere Fähigkeit haben können, aber anscheinend nicht. Also dementsprechend, der ist zwar richtig nett, wenn man sonst nichts hätte, wäre der auch total super, aber man hat einfach so viele Möglichkeiten, an Token zu kommen, dass man den einfach nicht braucht. So leid mir das tut. Ja, da sieht man ein bisschen die theoretische gegen die praktische Sicht. Ich sehe halt einfach die beiden Token und denke mir, doch, der ist gut. Und irgendwie findet man schon Platz für den. Ja, das Problem ist halt, dass, also wenn du wirklich mal mit so einer Liste gespielt hast, mit einem Champion drin und auch mit Purcell, dann hast du in der dritten Runde keine Einheit mehr, wo du den Token drauflegen kannst, weil die alle schon alle haben. Und selbst wenn die mal verlieren, und dann chippst du die wieder nach und dann, also, ja, das ist halt genau das. Und man will halt auch nicht zu viele Sachen dabei haben, weil man, da könnte man ja andere nehmen, die dann auch andere Sachen machen, sodass das dementsprechend, ja, einfach nur redundant ist. Also ich bin tatsächlich in meiner Testphase mal von drei Champions of the Faith auf zwei Champions of the Faith und spiele jetzt tatsächlich nur noch einen Champion of the Faith, weil es einfach ausreicht. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht noch als Anmerkung zu den Kingsguards, was mir da schon beim Listenbauen aufgefallen ist, ist, dass es sehr schwierig ist, überhaupt so eine Kingsguard-Liste irgendwie sich zu stricken. Meistens ist dann irgendwie, dass man Joffrey wegen dem Panikeffekt mitnimmt und dann halt auch noch was Kingsguard dazu tun kann, weil man halt doch meistens irgendwie nur bei vier Kampfeinheiten ra rauskommt. Eine davon ist schon vom Commander belegt. In der anderen will man vielleicht den Champion of the Faith mit haben oder einen Vargo oder einen Jaime und dann bleiben nur noch ein oder zwei Plätze für Kingsguard. Das heißt, dass man halt dieses, ich nehme Joffrey und dann nehme ich ganz viele Kingsguard-Attachments. Es gibt ja fünf, ne, die Effekte über die Krone haben, glaube ich. Oder Genau, sogar Jamie sechs. selber, also Jamie Kingsguard ja nicht, der hat ja den Attachment-Killer-Effekt plus Precision. Genau, und Nee, Quatsch, plus Counter-Strike. So. Baristan hat halt so einen halben Kroneneffekt und die anderen fünf halt komplett. Klingt dann erstmal gut, dass ich davon irgendwie ganz viele mitnehme, aber man kommt halt überhaupt nicht so viele rein in eine sinnvolle Liste. Das ist, was mir beim theoretischen Listenbauen aufgefallen ist. Ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Stelle, wo die Theorie auch einfach die Theorie ist, weil was man nicht in eine Liste reinbekommt, das kann dann im Spiel auch nicht überdurchschnittlich performen. Genau das. Zumal man, wie gesagt, wenn man also beim Listenbauen ist es genauso, wie du sagst, also eine Einheit kommt der Commander rein, das ist ja fest, da kann man auch nichts gegen tun. Und wenn ich dann noch drei Infanterien dabei habe, in der Regel will ich ja sogar noch eine Kavallerie dabei haben, das heißt, da sind eigentlich nur noch zwei Einheiten über, wo ich ein Attachment reintun kann, also Infanterie-Attachment reintun kann. Und gerade bei Lannister nehme ich halt einen Champion of the Faith mit, das heißt, das ist nur noch eine Einheit über. Und da habe ich dann, wenn ich mir das angucke, auch selbst in deiner Tierliste, wir sind ja gerade bei B, nochmal ein S in A-Tier vorher, wo ich mindestens sechs andere Optionen habe. Also bei dir jetzt zumindest, bei mir sind es sogar noch mehr in S und A zusammen, wo ich dann erstmal rauswählen würde, bevor ich dann überhaupt im B-Tier lande. Und auch da ist er nicht ganz vorne, das heißt, da wird es dann schon eng. Ja, dann kommen wir zum Sentinel-Enforcer mit der Order Taunt. Ich kann Gegner deaktivieren, einen Moraltest machen lassen, wenn sie mich chargen könnten. Und wenn sie den verpatzen, müssen sie mich auch chargen. Und der bekommt noch -1 für jeden Rang, den ich noch habe. Ja, ist eigentlich recht logisch. Den stelle ich irgendwo rein, wo ich vom Gegner gecharged werden möchte, was er eigentlich nicht möchte. Das heißt, entweder in Hellebardiere oder in Guardsmen oder in, wenn wir bei den Neutralen sind, Blackguard. Ja, ist für mich recht situativ, weil es halt von der Moral des Gegners abhängt. Andererseits hat man halt, wenn man es zu Beginn des Spiels hat, meistens ein -3 da drauf. Man hat die Möglichkeit, Paniktoken auf den Gegner zu legen und dann kann es schon wieder, ja, schon wieder deutlich verlässlicher sein. Ermöglicht, glaube ich, viele Möglichkeiten, hängt halt, braucht ein bisschen Setup und auch ein bisschen mehr Nachdenken, deswegen bei mir ein B-Tier. Aber was ich mir super vorstellen kann, ist halt einerseits einfach Einheiten wegzuziehen, quasi, die eigentlich was von mir Verwundbareres angreifen sollten nach dem Plan des Gegners. Und dann halt einfach von so einer Einheit Guardsman, wo der drin steht oder so, absorbiert werden. Und andererseits natürlich auch kann man damit Gegner von Token runterziehen. Zum Beispiel, wenn der Commander da auf dem Token steht und eigentlich seine zwei Siegespunkte da einfach einsacken möchte, kann ich den damit einmal davon runterziehen und dann war es das mit den zwei Siegespunkten pro Runde. Und sogar nicht nur wie wenn ich den Commander kille, dass er nur noch einen bekommt, sondern er bekommt halt gar keinen mehr. Und wenn ich dann selber mein... Da ist das Mikrofon kurz abgehauen. Ah, Wenn ich wollte gerade ich... sagen, okay, das war nicht bei mir die Störung. Gut. Nee. Wenn ich dann selber meinen Commander auf dem Siegespunkt habe, ist halt einfach schon so, dass ich einen extremen Unterschied merke. Ja, hier muss ich sagen, habe ich ihn sogar noch einen Tier höher gelegt auf A. Und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich dann doch nicht getraut habe, den tatsächlich zu spielen. Also ich habe den ausprobiert und fand den einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Wenn er Es ist, wie du funktioniert. schon sagst, zwar nur Short Range, aber es ist trotzdem eine Bubble an Bedrohung, die ich, also eine Area auf dem Feld, die ich erzeuge, wo der Gegner aufpassen muss. Und das kann ich zum Beispiel einfach mit Guardsman machen oder auch mit Hellebardieren, je nachdem, ob ich 5 oder 6 Punkte noch über habe für die Einheit. Wo ich auch absolut die beiden Einheiten sehe, die ich dafür nehmen würde. Warum keine Blackguards? Weil der Paniktest über Lannister Supremacy einfach stärker ist als bei den Blackguards. Und da ich dann in den Enforcer drin habe, habe ich ja keine Intimidating Presence. Das heißt, es sind nur in Anführungsstrichen D3 Wunden über den normalen Paniktest bei den Blackguards als über gegenüber den Plus-Wunden, die ich auch über Supremacy kriegen könnte. Das heißt, da sehe ich ihn tatsächlich nicht drin, aber in Hellebardieren sowieso, aber auch in Guardsmen einfach wunderschön. Da gab es schon nette Effekte, genau das, was du gesagt hast, einen Commander runterzuziehen. Wichtig hierbei ist zu beachten, die Einheit muss dich auch chargen können, das heißt, die muss dich auch sehen, also du musst im Sichtfeld dieser Einheit stehen, damit die dich chargen kann und es muss eine Möglichkeit geben, dass sie sich alignen kann. Das ist ganz wichtig dabei. Das sind die beiden Bedingungen in Short Range. Das macht den ein bisschen tricky zu spielen, wie du ja auch schon gesagt hast. Also da braucht man echt viel Erfahrung für. Ich habe das, glaube ich, erst im zweiten Spiel oder dritten Spiel zum ersten Mal hingekriegt, dass es überhaupt getriggert hat. Aber wenn man das einmal geübt hat, dann geht das. Man muss halt echt an viel denken, aber es ist machbar. Was dabei interessant ist, ist halt, wie ich schon sagte, diese Area an Bedrohung, wo halt eigentlich kein Gegner rein will. Weil er genau weiß, wenn, gerade wenn es keine gute Moral-Einheit ist, dass er dann nicht auf deinen Commander haut oder auf irgendwas, was du nicht haben möchtest, sondern dass er dann sich halt mit den Guardsmen auseinandersetzen darf und auch genau weiß, weil wenn man Charge macht, muss man auch die Angriffswürfel würfeln. Das heißt, man kann nicht sagen, nee, ich hau dich jetzt einfach nicht, sondern man muss es wirklich tun. Und auch auf die Gefahr hin, dann den, wie gesagt, den Drawback über Lannister Supremacy zu kriegen oder beziehungsweise in den Set for Charge reinzurennen bei den Halberdieren. Das ist ganz interessant, weil das sorgt für so eine Art No-Go-Area, die du damit erzeugst. Was ich auch ausprobiert hatte, waren tatsächlich zwei Einheiten Guardsmen mit denen, die dann quasi sogar zum Beispiel eine Bogenschützen flankieren, also die Stormcrow Archer, die dann nur noch sehr, sehr schwierig anzugreifen sind. Zum Beispiel über Pferde natürlich, also über Kavallerieeinheiten immer noch, aber alles, was nur Infanterie ist, in Anführungsstrichen, hat da schon Probleme, außerhalb dieser 6 Zoll zu bleiben. Und dann noch genug Reichweite zu haben, um an die Bogenschützen ranzukommen. Also das ist quasi so eine Art Bodyguards dann, die ein interessantes Spielelement reinbringen. Wie gesagt, ich habe da leider doch nicht genug Eier gehabt, um den tatsächlich auch dann mitzunehmen, aber in den Tests hat er mich absolut überzeugt und deswegen ist er bei mir sogar im A-Tier gelandet. Was Und es ist was ganz anderes, als man vorher schon gesehen hat. Also ich glaube, Taunt gab es so nur bei den Ten Warriors, meine ich, bei den beim Freefolk, ne? ich glaube auch. Sonst gar ja. Was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch eine neue Challenge für mich ist, ist Stakes noch in Verbindung. Man kann sich natürlich Ja, so Geländeoption, hinstellen, na man kann klar. sich so hinstellen, dass der Gegner über die Stakes chargen muss, zum Beispiel, weil sie einfach vor dem Pfeil oder vor der Mitte des Base, wo er sich aligned steht, oder egal wie er sich aligned, er muss sich hinstellen. Und Stakes machen einfach so viel Schaden, sind einfach 2 bis 4, und man kommt da eigentlich nicht mehr weg, ohne nochmal 2 bis 4 Wunden zu bekommen. Das heißt, es ist dann schon irgendwie eine halbe Einheit, die alleine durch die Stakes kaputt gehen, oder die Einheit vom Gegner steht halt für den Rest des Spiels da und kann nichts mehr tun. Braucht natürlich dann noch mehr Setup, aber wenn man quasi vor 2 Punkte oder so schon mal die Stakes hinlegt und wo der Gegner sich halt draufstellen möchte mit seinem Commander, dann könnte das funktionieren. Ja, definitiv. Das ist absolut cooles Setup. Das habe ich früher mit Freefog, wie gesagt, mit den Ten Warriors gemacht, wo mein Commander drin stand. Der dann dementsprechend, da habe ich dann auch gerne Stakes hingelegt. Und ich meine, früher war das sogar auf Long Range, das Taunt. Dafür aber nicht mit -3. Ja, klar. Genau, ich glaube, was halt so ein bisschen bei dem, wieso der bei mir auch im B-Tier ist, ist, man braucht halt wirklich dieses Setup, was heißt, man muss schon irgendwie als Spieler die Fähigkeit haben, sich das zu überlegen und das auch ordentlich auszuführen. Aber es kann halt auch einfach sein, dass der Gegner eine 10 für den Paniktest würfelt und dann hat es halt keinen Effekt. Ich glaube, das beißt sich halt so ein bisschen. Genau, also bei mir war das Risiko zu hoch. Warum ich den da tatsächlich doch nicht genommen habe, ist, wenn der Gegner wirklich nur gute Moraleinheiten dabei hat, also Targaryens zum Beispiel, ist es eigentlich fast sinnfrei, weil Drachen und auch Ansalitz sind da eher immun gegen und auch die Dothraki haben dazu gute Moral, dass das irgendwie sicher klappt, beziehungsweise gerade gegen Kavallerie ist es halt, also mit Kavallerie ist es das Leichteste, aus dieser Zone rauszubleiben. Gegen Baratheon sieht das schon wieder anders aus, aber da ich eher davon ausgegangen bin, dass mehr Targaryens als Baratheons gespielt werden, habe ich mich dann leider doch dann dagegen entschieden. Okay, dann kommen wir schon zum häufiger angekündigten Jamie, der ebenfalls Stalwart gibt und als zweite Fähigkeit Martial Superiority oder Martial Training oder wie auch immer es heißt. Nee, Martial Superiority. Auf jeden Fall ein Vulnerable Token. Nee, Training. Training. Ah, doch, Training. Verdammt, da wollte ich Karte Superiority nicht so halten. ist die Taktikkarte, wo man dann dem Gegner noch seinen Angriff genau. Reroads und Vulnerable Token ist eine super starke Fähigkeit, deswegen auch eine Order. Gerade in Guardsmen, in Hellebardieren, die halt nur einen 4+ Wert haben, bringt ja viele Hits mit dazu, bringt das Vulnerable, um mehr Wunden zu machen. Rerolls allgemein relativ seltene Fähigkeit, glaube ich. Aktuell bei den Lannistern sowieso, da die ja nicht so viele offensive Karten haben. Ja, ist die einzige Fähigkeit. Ja. Und bringt einem natürlich nur was, wenn man selber oder wenn man schon im Kampf ist. Wobei man kann auch Einsen würfeln, ne? Dann kann man aber die, kann man da noch die Order benutzen? Orders, ja, Taktika, Orders nein. ja, okay. Ja. Das heißt, das wäre da tatsächlich auch nochmal eine Absicherung. Ja, ist einfach eine sehr starke Fähigkeit für den Angriff. Bringt in der Defensive auch noch das Stalwart. Finde ich gut, nur im B-Tier, weil es nicht so mit diesem Panikthema synergiert von den Lannistern und weil es halt einfach so viel super starke, die halt gut dazu passen gibt, die dann im S und A-Tier gelandet sind. Ja, habe ich auch tatsächlich im B-Tier, obwohl ich ihn tatsächlich auch in einer Liste spiele, in den Redclocks tatsächlich, aus dem Grund, um den Nahkampfwald zu pushen. Die Order ist, finde ich, genau super, wenn man, wie gesagt, selber mal eine 1 würfelt im Charge, beziehungsweise wenn man auf einen Korpspeil charge oder über irgendwas Hindering-mäßiges oder darauf stehen bleiben muss, hat man dann trotzdem die Rerolls, um halt einfach den Punch durchzukriegen, und das Vulnerable hilft da auch deutlich. Das ist tatsächlich da der Grund gewesen, warum ich ihn da reingestellt habe. Und natürlich Stalwart, weil ich wollte eine komplette Viererliste, also Vierer-Moralliste haben. Und die Redclocks haben 6 originär, das heißt, da bin ich dann auch bei 4 bei dieser Einheit. Ja, wie gesagt, da halt quasi so auch was vom Bild abhängig, ne? Was man mit dem Stalwart, deswegen glaube ich im B-Tier auch gut eingeordnet. Als nächstes kommt dann die Infanterie-Version vom Gregor Clegane bei mir. Heißt dann Lord Tibbins Mad Dog, kostet nur 2 Punkte. Hier ist, wie vorhin schon ein bisschen angesprochen, der Drawback mit der, dass man chargen muss. Etwas größer, da man das mit dem freien Kavalleriemanöver nicht noch irgendwie einerseits umgehen kann, dass man quasi, wenn man aktiviert, noch außer Reichweite ist und dann mit dem freien Manöver reinkommt, oder dass man halt, wenn es nicht klappt, den Moraltest zu verpatzen, mit dem freien Manöver sich noch so positionieren kann, dass man trotzdem einen ordentlichen Charge hinbekommt. Er hat ansonsten genau die gleichen Fähigkeiten, auch einfach 2 Wunden dazu. Hier nochmal ein bisschen theoretisch, auch im Mathematiklastiker, 2 Wunden dazu. Da ist es egal, in welche Einheit man es stellt. Ja. Sollte Ich empfehle da Guardsman, weil das ist die schlechteste Moral, die die Lannister zu bieten haben. Sehe ich tatsächlich, also ich sehe den Drawback da genau andersrum. Also wie gesagt, beim Kavallerie Gregor ist es mir tatsächlich egal, ob ich den Auto 6 Charge schaffe. Da ist es eher sogar, je nachdem, wo ich stehe, vielleicht ein bisschen schade, weil ich dann nicht doch nicht in die Flanke komme. Aber hier finde ich, dass ein absoluter Vorteil ist, weil ich habe ja keine andere Möglichkeit mehr. Also ich die Fähigkeit zündet, wenn ich die ID-Einheit aktiviere. Und ich habe dadurch die Möglichkeit, auf, weiß nicht, 10 oder 11 Zoll halt einen Auto-Charge zu machen, den ich sonst nicht schaffen würde oder auch vielleicht gar nicht machen würde. Hier dann, wie gesagt, für mich dann überwiegt da ganz klar der Vorteil. Und wie gesagt, 2 Wunden sind 2 Wunden. Das ist Wahnsinn. auch hier in Hellebardien zum Beispiel, da habe ich sogar die Möglichkeit, wenn der Gegner mich angreift, ja auch durch den Set for Charge die 2 Autorunden zu machen und danach nochmal, wenn ich dann aktiviere oder bei Schwert angreife, nochmal 2 Autorunden zu machen. Und da sind die beiden Also, Attacken von den Hellebardieren noch überhaupt nicht mit eingerechnet. genau, das heißt, ich habe schon mal einen Rang einfach so weggemacht, ohne dass ich sonst irgendwas getan habe. Das heißt, 7 Würfel auf die 4 plus gibt es nochmal Bonus da drauf. Und das ist also beziehungsweise 14 Würfel. Das ist dann schon schwer für eine Einheit, das zu überleben. Ist für mich auch der Grund, warum ich den im S-Tier habe und tatsächlich auch in Hellebardieren spiele. Weil das ist eine Einheit, die willst du weder angreifen noch irgendwo bei dir im Nahkampf haben, die du einfach nicht ignorieren kannst, aber auch nicht irgendwie gut wegkriegst, außer über Fernkampf. Aber auch da ist der schneller an einem dran, als man gucken kann. Wie gesagt, wenn man den Moraltest halt in dem Fall dann Gott sei Dank nicht schafft, sieht es halt schlecht aus. Da kann man über die 11 Zoll einfach auch mal drüber rennen und steht auf einmal beim Gegner. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut man dagegen spielen kann, weil wenn man quasi keine Wahl hat, kann der Gegner sich halt schon sehr gut drauf einrichten und halt auch Fallen stellen. Und wenn man dann halt auf einmal irgendwie so einen Hardhitter bei sich in der Flanke stehen hat, Oder halt Bogenschützen, die einen dann wiederholt in die Flanke schießen können. Ja, kann ich einfach schlecht kalkulieren, wie das nachher auf dem Spielfeld sich auswirkt. Klar, man hat eine super harte Einheit, aber wenn das dann halt dazu führt, dass man selber, ja, dass man die dann schnell verliert, dann bringt es einem halt auch nichts mehr. Exakt, genau das. Also wie gesagt, Bogenschützen sind da der Hardcounter, weil die kann ich halt hinter irgendwas verstecken und mich erstmal eine Runde lang nicht chargebar irgendwo hinstellen. Beispielsweise eine Palisade oder sowas. Das ist dann schon schwierig, da dran zu kommen. Und klar, ich kann dort rum spielen. Das ist dann das, was ich auch in den Testspielen gelernt habe. Da muss man ganz anders spielen, als man das vielleicht gewohnt ist. Und man muss sehr gut drauf aufpassen, natürlich. Aber man kann es, also es gibt halt auch Spielweisen, die das halt forcieren. Und man kann dem Gegner auch einfach keine Wahl lassen, die Einheit zu ignorieren, sondern er muss sich halt in der Regel mit der auseinandersetzen. Wenn man es nicht gut macht, klar, kann man die auch einfach ignorieren, beziehungsweise vor ihr weglaufen oder sonst was machen. Da muss man dann natürlich mit rechnen, dass der Gegner sowas tut. Und dementsprechend auch dann anders spielen. Ich überlege gerade, kam in meinem Kopf, gibt es nicht irgendwas, was irgendwie Dangerous verteilt auf Geländeteile? Hall Howland oder Retreat. so? Ja, das. Hall Retreat, einer der Kommandokarten, macht das Gelände für die, also jedes Gelände für die Einheit, die Karte gespielt wird, für diese Runde oder diesen Zug, weiß ich gar nicht, Dangerous und noch irgendwas Rough, glaube ich. Also minus eins zu bewegen und Dangerous, ja. Das kann dann natürlich auch fatal werden. Klar. Aber man hat ja zwei Listen. Genau. Ja, ich glaube sonst. Ja, Du sonst hast noch fällt mir auch. Reek. Also wenn man den halt selber so hinstellt, dass da irgendwie Steaks in der Nähe sind, dann ist man es halt selber schuld. Genau. Aber Man ja. muss immer selber damit kalkulieren, dass du jetzt halt, wenn du den aktivierst, einen Charge machen musst. Das heißt, da immer aufpassen. Ich habe den tatsächlich sogar einmal schon mal absichtlich selber blocken müssen, damit er halt nicht aus Versehen, jetzt wo ich nicht möchte, dass er reingeht, dann auch reingeht. Da muss man halt, wie gesagt, das ist eine etwas komische Spielweise. Den auch einfach, also klar, man kann den einfach rein YOLOen, aber wie du schon sagst, dann kommen drei, vier gegnerische Einheiten und senken den einfach raus. Das ist natürlich nicht cool, sondern da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Aber wenn er als zweite Einheit irgendwo reingeht und als Finisher zum Beispiel, ist er sehr zuverlässig, gerade durch die Autorunden. Das vielleicht noch als Hinweis, es ist halt natürlich nicht so, dass der einfach, sobald er irgendwas sieht, da reinläuft, sondern es ist ja, wenn er aktiviert und man selber kann sich aussuchen, wann er aktiviert. Das heißt, da hat man Genau. auch noch mal viel Möglichkeit, irgendwie das so zu regeln, dass man ihn entweder zum Beispiel zu Beginn des Spiels früh aktiviert, wenn dann noch keine Gegner in Reichweite sind und ihn vorschiebt. Oder halt nachher später aktiviert und sich halt so hingestellt hat, dass er wenn dann da rein charge, wo er auch hin soll. Genau, oder das Pferd. Das ist ja auch keine Aktivierung der Ja, Einheit, ja. sondern da ist einfach nur ein freies Manöver, wo ich dann auch nochmal die Blickrichtung dementsprechend ändern kann. Dann kommen wir zu Reek, ein Punkt Attachment, verteilt Panik-Tokens. Bei mir nur im B-Tier, weil es halt von den Punkten oft eng ist und dann der eine Punkt dafür nicht überbleibt und man halt schon Ramsey mitgenommen haben muss, was halt auch schon zwei Punkte sind. Ansonsten aber, wenn man den einen Punkt über hat am Ende noch, nimmt man ihn halt mit. Ist halt auch wieder die Sache mit dem Warcry, ne? Ich finde, das zieht sich ein bisschen so durch, dass dadurch, dass man halt gut zwei oder auch vielleicht auch nur einen von denen mitnehmen kann, einige andere Sachen irgendwie sich nicht so richtig lohnen, selbst wenn man noch einen freien Attachment-Platz hat. Den nimmt Reek jetzt natürlich nicht weg, das ist auch ein Vorteil von ihm. Aber wenn halt auf den Einheiten da schon Panik-Token drauf liegen, dann bringt's nicht mehr so furchtbar viel, wenn er noch welche drauflegt. Ja, ich finde den Punkt halt tatsächlich auch ausschlaggebend. Interessant ist, du hast es quasi an, also du hast Reek jetzt am Ende von dem B-Tier gesetzt. Ich habe ihn an Anfang von C-Tier gesetzt. Also da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Aber aus den gleichen Gründen wie bei dir. Also ich muss dazu sagen, den einen Punkt, da kann man sich tatsächlich immer noch überlegen, also auch wenn alle Attachment-Plätze belegt sind, ja, er könnte reingehen, aber und er würde auch nichts klauen an der Stelle, aber man könnte auch einfach eine 5 zu einer 6-Punkte-Einheit machen oder eine 6 zu einer 7-Punkte-Einheit machen, um einfach noch eine bessere Einheit zu haben. Und das ist dann eher die Wahl, die ich da an der Stelle treffen würde, anstatt ihn mitzunehmen. Punkt. Und Ja. natürlich Token-Thema, also ich kann mit Lannister so viele Pagan-Token generieren, dass mir seine Fähigkeit eigentlich nie gefehlt hat. Also wo ich mir denke, okay, jetzt an alle vier gegnerischen Einheiten in Short-Range ein Panik-Token, Mann, wäre das cool, wenn ich es mir nie passiert. Also also das ist auch wieder wie der arme Meryn. Ja, Token verteilen, auch viele Token zu verteilen, ist nett, aber nein. Noch kurzer Hinweis von mir, ich habe die innerhalb der Tiers nicht sortiert, das heißt jetzt nicht unbedingt, Ach dass so, der ganz am Ende das ist bei ist. dir gar nicht so. Nee, Okay. nee. Das wäre mir dann doch zu viel Aufwand und zu viel Kopfzerbrechen. Na toll, ich habe das extra fein säuberlich gemacht. Na gut, das war dann hast du Fehlinterpretation. Ich habe die einfach der Reihenfolge nach einsortiert, wie sie irgendwie mir angezeigt wurden. Und so stehen sie Okay. dann auch da drinne. Okay, als nächstes habe ich die beiden neutralen Kavallerie-Attachments von den Hedge Knights, also den Fortune Seeker und den Glory Seeker. Ich weiß jetzt nicht, welcher es ist, aber sie stehen bei mir bei den B. Man muss halt erstmal eine Kavallerie-Einheit mitnehmen und dann muss man auch noch die Punkte über oder den einen Punkt über haben, um davon einen reinzusetzen. Aber prinzipiell sind sie halt schon beide gut. Die zusätzliche C meinst du Attacke. jetzt? Nicht B, ne? Entschuldigung. Nee, im B. Im B bin ich noch. Ach so, okay. Die, wir haben nur so viele Attachments bei den Lannistern, dass die Zeile von B oder dass ich da Ah, zwei Zeilen deswegen, habe. ja, alles Ja, gut. genau, Schon es gut. ist, ja. Genau. Motivated through Coin, halt Inflatement, super, ne? Noch eine Attacke mehr mit nochmal minus 3 Paniktest und ein bisschen draufhauen und was war die? Also ein bisschen heilen, wenn man eine Moraltest schafft, auch super, wenn man wenn man sowieso eine teure Einheit hat, kann man nichts falsch mitmachen, wenn man den Punkt noch hat. Und andererseits Warcry, hat es ja bei Neutralen auch schon gesagt, wenn man mehrere Kavallerieeinheiten spielt, können die sich quasi gegenseitig wieder heilen. Ja. Ja, ich habe beide tatsächlich einen höher, ich habe die sogar in A einsortiert. Eben aus dem Grund, den wir eben, glaube ich, bei Bronn auch hatten. Ich habe halt selber kein Motivated by Coin in meiner Fraktion, also in Lannistern drin. Und da bietet mir der Fortune Seeker auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Einfach über den Sack auch noch eine freie Attacke zu machen. Das heißt, da würde ich dann eine Liste bauen, wo ich auch den Sack deutlich häufiger nutze, weil ich den dann generell immer haben möchte, eben um die freien Attacken zu machen. Und auch, was du gesagt hast zum Glory Seeker, genau dasselbe. Einmal zwei Wunden heilen, beziehungsweise sich gegenseitig dann die Wunden wieder hochzuheilen, macht den einfach super cool. Gerade weil es zwei Wunden sind, auch hier wären es früher wahrscheinlich D3 gewesen, was dann wieder eine sehr hohe Varianz erzeugt hätte und einfach zwei Wunden macht das sehr solide. Da würde ich tatsächlich sogar die Knights of Castle Rock bevorzugen. Ja klar, die Flatmen synergieren besser mit den neutralen Attachments. Das Problem an der Stelle ist aber, wenn ich zwei Flatmen nehme, kann ich Peter nicht mehr reintun. Ja, Ah weil doch, man nee, über der kostet die vier, ne? Kann 4, ich wohl. Ah. ja, nee, Moment, My fair. 9, 9 plus 9 sind 18 plus 4, nee, passt Nee, kann nicht. ich nicht mehr. Nee, nee. Ja. Genau das war doch richtig, meine Überlegung. Ja. Huh, da habe ich doch mein Spickzettel richtig geschrieben. Nee, alles gut, genau deswegen kann ich halt Peter nicht mehr mitnehmen, um dann halt auch wirklich garantiert einmal den Sack zu haben. Das heißt, wie gesagt, Knights of Castle Rock, die beiden Attachments rein. Und dann dementsprechend, weil die sind ja im Nahkampf auch besser geworden, also die haben ja jetzt auch immer Sunring gekriegt. Und auch die Fähigkeit synergiert halt generell mit dem Panikthema. Also die haben ja auch Lannister Supremacy, auch eine Dreierrüstung. Das heißt, einerseits, wenn ich nur die Glory Seeker in Anführungsstrichen nehme, kann ich mich da auch gegenseitig wieder heilen und habe einfach zwei taffe Kavallerien, die sich im Sunring auch durchaus behaupten können, die man nicht gerne angreift, wenn die noch voll sind. Und die Fortune Seeker sorgen dafür, dass ich mehr Attacken kriege. Den Fortune Seeker kann ich auch solo auf einer Kavallerie gut spielen. Glory Seeker, wie gesagt, auch was wir letztes Mal schon gesagt hatten, sind im Doppelpack einfach cool. Ja, man kann natürlich auch einfach eine Einheit Knights und eine Einheit Flayed Men nehmen. Und dann hat man noch Natürlich. neutrale Punkte frei. Vielleicht Absolut auch richtig. theoretisch noch ganz interessant. Motivated by Coin ist halt quasi auch eine Fähigkeit, die je häufiger sie in die Liste ist, an Wert abnimmt, weil man sie halt nur einmal nutzen kann. Exakt, darum, wie gesagt, haben wir ja letztes Mal schon gemacht, die Empfehlung, wenn man eine Carve spielt, ist da der Fortune Seeker super. Bei zwei Carves ist es durchaus völlig okay, den mit dementsprechend zwei Glory Seekern zu spielen. Dann kommen wir zu einem Attachment, wo ich gleich auch noch ein bisschen Mathematik machen möchte. Eris Ocard. Wenn man die Krone hat, darf man Verteidigungswürfel neu würfeln. Da hat uns beide etwas überrascht, dass ein namhafter Spieler aus... Wo kommt er her? Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Das ist der Brett hat den Brett, ja dabei genau. aus Amerika. Aus Amerika, okay. Den in Warrior Suns gespielt hat. Und Warrior Suns sind ja eigentlich prädestiniert für Spielt unseren sogar, spielt. spielt, ja genau. Für Genau. unseren Champion of Faith, den wir im S-Tier haben. Und er hat da den Eris Ocard reingesetzt. Erst einmal, also er spielte, können wir vielleicht nachher drauf tun. Erst einmal, die Fähigkeit ist mathematisch gesehen super stark. Vor allem in Einheiten oder zumindest in Einheiten, die einen guten Verteidigungswürfel haben. Allgemein, wenn ich einen Verteidigungswürfel würfel. Ich bekomme Hits rein, mein Verteidigungswert ist 4, das heißt, ich blocke im Schnitt die Hälfte. Das heißt, die Hälfte wird in Wunden umgewandelt. Wenn ich einen Dreier-Verteidigungswert habe, wird nur ein Drittel in Wunden umgewandelt. Diese Fähigkeit sorgt einfach dafür, dass ich das Gleiche nochmal machen kann. Das heißt, bei einem Dreier-Verteidigungswert bekomme ich quasi nur noch pro drei Wunden, die ich sonst bekommen hätte, eine Wunde. Das heißt, ich kriege nur noch ein Drittel des Schadens über die Angriffswürfel. Und das ist einfach, wenn man sich das vorstellt, extrem heftig. Ne? Der Gegner muss quasi, wenn wir jetzt nur die Angriffswürfel betrachten, drei Attacken machen, nur weil ich da so ein popliges Ein-Punkt-Attachment drin stehen habe, im Vergleich zu, wenn ich es nicht dabei habe. Bei einem Vierer-Verteidigungswert, beziehungsweise wenn man halt Sunring drauf hat, ist dann halt immer noch die Hälfte, das heißt immer noch das Doppelte an Schaden. Insofern finde ich mathematisch die Fähigkeit schon extrem stark. Man hat auch noch den Vorteil, dass es, wenn ich das jetzt richtig mir zusammengereimt habe, nach einem Vulnerable Token passiert. Das heißt, auch da hat man quasi nicht, dass der Gegner den stärkeren Effekt da am Ende bekommt, sondern das, was er mit dem Vulnerable Token erreicht, wird durch bei einem Viererwert halt auch statistisch nochmal halbiert und bei einem Dreierverteidigungswert auf ein Drittel runtergesetzt. Ja, ist einfach, wenn man sich das mathematisch mal klar macht, sehr stark. Was sagst du Ja, dazu? So zu dem praktisch. Vulnerable Token Thema ich fange mal hinten an diesmal. Ja. Zu dem Vulnerable Token Thema gibt es keine offizielle Ansage oder keine Klärung. Das steht hier einfach nur in seiner Fähigkeit Reroll any Defense Dice. Das heißt, ich könnte es sogar vor dem Vulnerable Token benutzen und dem Gegner dann die Möglichkeit geben, den Vulnerable Token danach zu benutzen. Aber warum sollte ich das machen? Ich finde die Fähigkeit, gerade wenn man vulnerable ist, sogar noch stärker, weil ich kann ja dann erstmal meinen normalen Roll machen, dann lässt der Gegner ihn mich rerollen und dann kann ich nochmal meinen Reroll benutzen, um halt nach dem Vulnerable Token auch nochmal mehr Defenses rauszukitzeln. Grundlegend, wie du schon sagst, ist es, glaube ich, einer der übersehenen Attachments, die wirklich richtig, richtig, richtig gut sind in der Defensive. Also ich glaube, das ist mit Hardened, also Hardened finde ich zwar immer noch besser, aber gerade in Kombination mit den Warrior Suns, ist das einfach ultra defensiv. Die quasi Kurzer hardened haben. Exkurs zu dem, bitte? Die quasi hardened haben. Die mit ihrem Face-Token quasi hardened haben. Also hardened heißt, ich blocke einen, also nachdem ich die Verteidigungswürfel gewürfelt habe, also ich habe schon Wunden vermieden und kann dann nochmal mindestens einen blocken, plus einen für jeden zerstörten Rang, den ich habe. Was dann dazu führt, dass ich auf dem letzten Rang einfach mal vier Hits einfach so blocke, nachdem ich die mal meine Verteidigungswürfel gewürfelt habe. Das Drei. bedeutet, Kurzfassung, die Einheit ist unzerstörbar, durch Angriffswürfel zumindest, weil der Gegner mindestens, er muss dafür sorgen, dass nach meinem Verteidigungswurf fünf ungeblockte Hits liegen, damit ich wenigstens noch eine Runde kriege. Und Gerade mit Iris Ockard in Kombination bedeutet das, wie Marcel das gerade schon angedeutet hat, die haben zwar nur eine Viererverteidigung, aber selbst wenn ich 8 Angriffswürfel habe und meine Würfel alle treffen, verteidigt der Gegner statistisch die Hälfte, also 4, und dann habe ich noch Harden, das bedeutet, da kommt schon gar nichts mehr durch. Das heißt, er müsste schon mal mindestens 10 Würfel würfeln, die alle treffen, und ich müsste statistisch das Mittel würfeln, damit er überhaupt eine Wunde durchkommt. Das ist der helle Wahnsinn. Also. Hardened Block maximal 3, weil Ah du ja ja, maximal 2 Entschuldigung. zerstörte, aber ist halt trotzdem, Ja, klar, ne? wenn ich 3 hätte, wäre ich schon tot, aber ja, bei 3 wäre ich dann gelandet. Mit Ares bei Aber einer es. Verteidigung von 4 kriegst du nur noch ein Viertel der Hits überhaupt und dann ziehst du nochmal 3 davon ab. Da muss halt, wenn es nicht schlecht läuft bei meinen Verteidigungswürfeln, sondern wenn es durchschnittlich läuft, muss der Gegner halt über 12 Hits machen. Ja, also er muss 13 Hits machen, damit statistisch gesehen eine Wunde durchkommt. Das ist schon fies. Und dann. Also wie gesagt, Kurzfassung, die Einheit wird einfach nicht mehr zerstörbar durch Nahkampfangriffe. Hier hilft dann wieder Gregor Clegane, weil der ignoriert alles und macht 2 Autowunden. Ja. Und zu der speziellen Liste halt noch. Der High Sparrow hat, glaube ich, Embolden dabei, oder? Als. Genau, als seine Fähigkeit emboldened. Genau, das heißt, den stellt man irgendwie daneben. Dann hat man auch noch einen genialen Moralwert von quasi 4. Und die Karten vom High Sparrow geben ja jeweils einen Moraltest. Das heißt, da hat man dann auch die Möglichkeit, sich noch die Token für die Offensive zu holen. Genau, im Zweifel kann ich sogar die Sparrow-Karte Entschuldigung, die Sparrow-Karte spielen, die mir noch einen Hit blockt. Das ist dann schon schwer, da durchzukommen, möchte ich mal sagen. Genau. Und ich glaube, es ist auch so ein schönes Beispiel für so eine Kombination, wo man erstmal sagt, ja, ist auch eigentlich klar, in die Warrior Suns stelle ich den Champion of Faith, aber dann halt in der richtigen Kombination, was dann vielleicht auch immer noch, also uns ist auch beim ersten Gedanken so gedacht, hä, nee, Champion of Faith wäre trotzdem auch besser, aber wenn man dann mehr drüber nachdenkt, dann, ja, dann ist es doch schon Ja, ziemlich stark. genau, also der Champion hat halt den Vorteil, dass er auch die Offensive stärkt, dadurch, dass ich halt beim Gegner Token generiere, aber auch die Defensive, weil ich ja bei mir selber auch Token generiere, also dadurch, dass ich überhaupt dann die Face-Token habe. Vorteil an der Kombo ist, dass ich nichts weiter brauche als die Einheit plus das Attachment. Aber Ares bietet eine sehr starke Defensive, also überhaupt keine Offensive, aber dafür eine fast nicht zu umgehende Defensive. Das ist halt der springende Punkt an der Stelle. Das heißt, das ist eine Einheit, die irgendwo steht und da auch erstmal nicht weggeht. Während die Warrior Suns mit dem Champion sich durch alles durchkauen können. Das sind halt einfach zwei Spielstile, die man mit dieser Einheit, mit den verschiedenen Attachments machen kann. Und das ist das wieder, wo wir auch gerade bei der Intro waren. Wir haben halt in dieser Edition einfach über die Attachments so viele Möglichkeiten, eine Spezialisierung der Einheiten zu forcieren. Bei derselben Einheit mit 2 unterschiedlichen Attachments für jeweils einen Punkt habe ich halt 2 ganz unterschiedliche Sachen, die beide super cool und super stark sind, aber die halt einen ganz anderen Spielstil favorisieren. Du meinst gerade vor anderthalb Stunden? Entschuldigung, ja, gerade vor 1,5 Stunden. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, beide Daumen hoch. Wir haben den Bogen geschafft. Genau, an der Stelle einmal. Es sind auch nur noch 8 Stück, also. Ja, man muss ja dazu sagen, dass Lannister die meisten Attachments Ja. haben, weil die halt die ganze Hero Box 2 ist ja quasi eine Attachment Box, also das bedeutet, da ist halt der längste Podcast wahrscheinlich. Und ist auch, glaube ich, die Hero Box mit den meisten Modellen noch, ne? 8 Stück. Stimmt, 8 Stück, ja. Ja. Machen wir weiter im C-Tier. Ich habe da Draken drin. Ich finde ihn immer noch cool. In der Liste mit dem Mountain denke ich auf jeden Fall sinnvoll, weil es halt einfach ein super starkes Attachment ist. Auch in anderen Listen, um halt, wie schon gesagt, den Commander irgendwie zu retten. Einfach das Problem, aber man hat meistens, man hat bei den Lannistern so viele gute Attachments, dass man halt erstmal irgendwie noch einen Platz für ihn braucht, der frei ist. Ja, und das ist dann schon das große Problem, weswegen er bei mir nur im CTS ist. Ja, gleicher Gedankengang bei mir, allerdings auch sogar noch einen tiefer in D, weil ich habe halt nur so wenig Plätze für Attachments und dann noch einen zu reservieren für ein Backup für ein Attachment, was ich eh schon dabei habe, kann sinnvoll sein, aber Eher unwahrscheinlich, dann nehme ich lieber einfach noch ein cooles Attachment von den vielen, die ich da zur Wahl habe und verzichte auf das Backup. Ja, vor allem gibt es bei den Lannistern, glaube ich, auch quasi keine Einheit, wo man nicht irgendwie ein wirklich gutes Attachment für hätte. Das heißt, es ist jetzt auch nicht irgendwie der Effekt, dass man hofft, dass der Gegner irgendwas mitbringt, was mit einem super gut synergiert, was man vielleicht bei anderen Fraktionen hat, wo es Einheiten gibt, die für sich schon irgendwie gut funktionieren und dann gar keine Attachment brauchen, wo man ihn halt reinstellen könnte und aus so einer Überlegung, dass man sich halt vom Gegner irgendwas klaut, was dann die super Kombination ergibt. Ich glaube, das gibt es bei den Lannistern dann einfach nicht. Naja, eine Variante, die ich mir mal überlegt hatte, wäre tatsächlich den Kingsguard Jaime zu nehmen, Attachment Killer, und Jaqen in eine Einheit daneben zu stellen, die beide dann quasi den gegnerischen Commander jagen und ich mir den dann sozusagen einfach klaue. Ist witzig, aber ist nicht gut genug, dass ich das tatsächlich übernommen habe. Also es funktioniert auch gut, man kriegt den ja auch relativ safe tot. Aber nicht jeder Commander passt halt auch in der Lannister-Liste. Das ist halt auch wieder das Thema. Ja, genau. Und du könntest halt einfach schon einen Punkt der Attachment nehmen, das in die andere Einheit auch, halt auch Genau. schon super reinpasst. Ja. Genau. Daneben Tyrion, der, muss ich gerade überlegen, kostet auch nur einen Punkt und hat, glaube ich, einfach das in Short Range, wenn eine Taktikkarte auf die Einheit gespielt wird Oder eine Order. oder eine Order, okay, auf 3 plus das verhindern kann. Gerade weil es auch eine Order ist, wie ich gerade erfahren habe, ist das auch eine starke Fähigkeit. Gerade in der Offensive, da man quasi die defensiven Ordern vom Gegner dann auf die 3 plus verhindern kann. Aber es ist selber eine Order und es ist nur zwei Drittel, das funktioniert. Und es gibt halt einfach so viele andere Attachments. Ja, bei mir kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. 3 plus Tyrion braucht die 3 plus. Also auch als Commander mit seinen Karten braucht man da ganz häufig mal die 3 plus. Generell bei Lannister Counterplot zum Beispiel auch. Und ich kann einfach keine 3 plus würfeln. Deswegen steht er bei mir genau wie bei dir im C-Tier. Der ist cool, wenn er funktioniert, aber er funktioniert leider nicht zuverlässig. Das bedeutet leider so weit hinten. Aber für einen Punkt durchaus wäre es wahnsinnig cool und auch, ich glaube, wahrscheinlich auch super stark, wenn er es automatisch schaffen könnte. Aber dann wäre wahrscheinlich für einen Punkt schon wieder zu stark. Ja, wobei ich dann auch nicht weiß. Es ist halt nur eine Order und es geht nur einmal pro Runde. Und im Vergleich zu den anderen, die sind halt auch alle super stark. Deswegen, was ich vielleicht cool gefunden hätte, wäre, wenn man gesagt hätte, mit dem Brief kann man das neu würfeln. Dann hat man quasi nochmal so ein bisschen zusätzliches Nachdenken. Will ich den Brief dafür nehmen? Was bringt mir das gerade? Was hat der Gegner für Order und Taktikkarten, die er spielen könnte? Hat es dann deutlich sicherer halt schon mit einem Reroll, wobei man auch das verpatzen kann. Hätte ich noch cool gefunden. So ist es halt einfach, du kannst einmal pro Runde probieren und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ja, finde ich für einen Punkt halt zu wenig. Sehe ich genauso. Ich glaube, hier kommt auch so ein bisschen die Philosophie von Simon zum Tragen, dass sie alle Kontrolleffekte komplett zurückgedreht haben. Also gegenüber der letzten Edition sind ja fast gar keine Kontrolleffekte mehr übergeblieben. Und das wäre ein sehr starker Kontrolleffekt. Generell sind viele Einheiten oder auch Attachments mit starken Ordern unterwegs, die in der Regel auch durchgehen, weil es, wie gesagt, fast nichts gibt, was das verhindern kann. Oder nur sehr wenig. Fast nichts ist, glaube ich, falsch an der Stelle, aber fast, aber sehr wenig. Und er wäre dann einfach auch wieder ein Element, was bei Lannister relativ einzigartig ist, dann an der Stelle und fast schon Auto-Include bedeuten würde, wenn er zuverlässiger funktionieren würde. So ist er jetzt ganz nett. Und ja klar, gegen einen, wenn man gegen ihn spielt, wird es wahrscheinlich häufiger triggern, als wenn man ihn selber spielt, wie immer. Mit dem Brief wäre es thematisch wahrscheinlich cool. Aber ich glaube, das hat Simon sich nicht getraut, beziehungsweise wahrscheinlich absichtlich weggelassen, um halt eben nicht zu viele Kontrollaspekte wieder ins Spiel einzubauen, was sie ja generell versucht haben, rauszunehmen oder zu vermeiden. Ja, aber es ist halt auch nur in Short Range, ne? Ich finde da, das Ja, braucht dann schon klar. Setup und wenn man es halt quasi dafür nutzt, wenn die eigene Einheit von Tyrion irgendwo reinchargt, hat man halt, weil er da drin steht, hat man kein anderes Attachment, das irgendwie die Offensive oder so noch verstärkt. Also ich bin mal gespannt, ob das könnte ich mir vorstellen, dass das einer ist, den sie in Zukunft dann nochmal anpassen werden. Ja. Hoffentlich. Also wie gesagt, alleine das mit dem Brief und dem Reroll wäre schon eine coole Ergänzung. Dann definitiv nicht mehr C-Tier, sondern vielleicht A oder B. Das müsste man dann einfach mal genau testen. Interessant wären dann auch die Matchups, weil das haben ja nicht alle oder forcieren ja nicht alle Fraktionen diese Order. Aber generell die Möglichkeit, eine Taktikkarte zu verhindern, ist halt ja auch immer gut. Ja. Ja, ich glaube, wir machen auch weiter, sonst schaffen wir es nicht mehr durch. Der Dreadfall Captain ist bei mir als nächstes im C-Tier, passt prinzipiell relativ gut in das Panikthema, heilt zwei Wunden, wenn man einen Moraltest verpatzt, aber ja, beißt sich wieder so ein bisschen mit, dass ich andere Attachments wie zum Beispiel den Flayer habe, der halt einfach mehr Paniktests erzeugt. Und entweder mache ich dann, baue ich die Liste darum auf, dass ich möglichst viele Paniktests den Gegner machen lasse. Dann bekomme ich den nicht mehr so richtig rein. Oder er steht dann gegebenenfalls in einer Einheit, die sowieso noch voll ist oder wieder voll ist und könnte dann zwei Wunden heilen und es funktioniert einfach nicht. Und er macht halt selber wieder nicht noch mehr Schaden. Also, ja, ich bin irgendwie allgemein nicht so der Fan von dem. Benötigt recht viel Setup und bringt für die Offensive nichts. Ja, mit dem kann ich mich anschließen. Ich habe ihn tatsächlich auch in dem Tier, im C-Tier, weil wenn ich Lannister spiele, will ich mit Moral oder mit Paniktest Schaden machen und mich nicht heilen. Fürs Heilen gibt es den High Sparrow MCU oder auch Karten, also Felt of the Crown, die auch zuverlässig heilen, wenn der Gegner Paniktest nicht schafft. Und da nehme ich dann lieber Entschuldigung, lieber Paniktests, genau. Dann nehme ich dann lieber Attachments, die Paniktests besser machen oder die Wunden verstärken, als mich selber nochmal heilen. Als nächstes habe ich dann den Assault Veteran, der gibt einem einfach einmal Intimidating Presence. Ist, finde ich, prinzipiell eine starke Fähigkeit, aber mit Ramsay hat man es halt einfach noch in Kombination mit dem Feud by Slaughter auf den Flayed Man, die halt sehr gut bei den Lannistern reinpassen, hat man es schon drauf. Roose als Commander bringt es noch mit drin, deswegen ist einfach für einen Punkt für mich ja so. Ich sehe nicht so richtig, wo man den nochmal reinstellen will, um nochmal irgendwie Intimidating Presence zu bekommen. Gerade da ja auch, wie vorhin schon gesagt, wenige Einheiten von sich aus Wishes haben. Und minus 1 auf dem Paniktest reicht halt meistens nicht, um den so richtig zu verschieben ja, dass der Gegner ihn verpatzt. Da ist ein minus 3 schon deutlich, deutlich cooler. Deswegen bei mir dann nur im C-Tier. Finde ich interessant, weil ich habe ihn tatsächlich ein bisschen höher im B-Tier, weil ich finde gerade in Guardsmen ist das ein unglaublich gutes Attachment, was noch mehr dazu führt, dass der Gegner die gar nicht angreift, weil die durch ihre Supremacy ja durchaus dann auf minus 4 kommen und auch auf bis zu 4 zusätzliche Wunden. Einfach nur durch die 6 Punkte einer dann an der Stelle. Was ich unglaublich gut finde von der Nutzkosten-Nutzen-Effizienz. Und einfach so ein Bedrohungspotenzial mit sich bringt, wenn der Gegner sie denn angreift. Das wäre für mich so die Einheit, die ich auf den zweiten Punkt stelle, auf wo nicht der Commander drauf geht, die der Gegner auch sich fünfmal überlegt, bis er die mal angreift, weil die einfach so einen krassen Drawback hat. Und selbst wenn ich nur mit den Guardsmen selber draufhau, habe ich immerhin schon minus 1, so ein halbes Wishes, aber auch die Zusatzwunde dazu. Wenn da noch ein Korpsball in der Nähe liegt, ist es schon minus 2 und eine Wunde mehr. Das ist nicht zu unterschätzen. Also ich habe den, wie gesagt, ein Tier höher, weil ich den noch echt gut finde. Und die anderen Fraktionen, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, haben diese Fähigkeit nur auf Commander-Attachments und sonst nicht. Außer, natürlich, klar, Flatman, brauchen wir nicht drüber reden, aber sonst keine Möglichkeit, diese Fähigkeit zu kriegen. Und Lannister hat es als Attachment, was ich unglaublich gut finde. Ja, ein Guardsman stimmt schon, die sind halt langsam, ne? Und ich glaube, also es kann einfach sein, dass in meinen Listen einfach es so viel tolles Zeug momentan gibt, was ich gerne ausprobieren würde, da ich mir nicht über so eine Einheit Gedanken mache, die dann einfach nur auf Punkt stehen soll. Aber klar, ne, wenn man mehr ans Szenario denkt, kann das durchaus sinnvoll sein. Und 6 Punkte ist dann halt auch, klar, der Gegner kann sie halt einfach ignorieren. Aber wenn man halt irgendwie am Anfang das freie Manöver übers Pferd macht und dann halt auf den Punkt kommt schon. Ja, kann sehr sinnvoll fürs Spiel sein, auch wenn es absolut unspektakulär ist, wenn der Gegner sie halt einfach ignoriert. Ja, genau. Ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich schon geschafft, mit Intimidate Presence und den Guardsmen einem Drachen 5 Wunden zuzufügen durch den Paniktest. Also selbst Moral 2 Units sind nicht gefeit vor diesen wirklich starken Moraltests. Ja, minus 4 ist schon krass und auch hier kann man wieder sagen, Champion of the Faith, Panik-Token drauf und dann ist minus 4 plus Panik-Token schon eigentlich egal, was der Gegner hat, kommt man dann irgendwie in Bereiche von 70, 80% verpatzen, selbst bei extrem guten Moralwerten. Ja. Kommen wir zum nächsten, auch aus der Grundbox, Guard Captain. Gibt Iron Resolve plus 1 auf Paniktests und also quasi so ein halbes Stallbot und minus eine Wunde von Paniktests. Gibt es auch häufiger jetzt die Fähigkeit? Kann ich auch noch sehr schwierig einschätzen. Wie gesagt, so ein plus 1 ist ein guter Verstärker, aber halt auch irgendwie nichts Sicheres. Das heißt, das verschiebt nur so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, aber man kann sich nicht wirklich irgendwie drauf verlassen. Und eine Wunde weniger ist schon mal cool, hängt natürlich sehr vom Gegner dann ab. Ja, wenn der halt eine Panikliste spielt, dann kriegt er so viel Minus, wie wir ja gerade schon gesagt haben, minus 4 oder minus 3 drauf, dass das plus 1 nicht so den großen Einfluss hat. Da ist die eine Wunde dann natürlich schon nett. Und wenn der Gegner nicht so ein Panikthema spielt, dann finde ich es halt sehr schwierig zu überlegen, wie viel diese eine Wunde weniger und das plus 1 über den Lauf des Spiels dann tatsächlich bringt. Zumal, wenn ich halt einfach Attachments dagegen habe, die irgendwie massiv Schaden beim Gegner anrichten können. Ja, das sind so meine Gedanken, wieso ich den in C eingeordnet habe. Kann ich durchaus nachvollziehen. Da ich ihn jetzt auch schon mehrfach getestet habe, habe ich ihn tatsächlich in B einsortiert, also einen höher. Weil mir gefällt das. Grundlegend, wie du schon sagst, das Fury Resolve ist relativ stark vertreten, gerade auch bei Starks zum Beispiel. Die haben das fast auf jeder Einheit gefühlt. Und haben dementsprechend kein Attachment nötig, das es mitbringt. Lannister haben es so gut wie, also eigentlich außer dem Attachment die Fähigkeit gar nicht. Sodass ich da alleine schon cool finde, der überhaupt die Möglichkeit zu haben, das auch in jeder Einheit mitzunehmen. Zum Nutzen ist im Prinzip der genaue Counter zu Intimidating Presence, also ich kriege wieder plus ein Moral und habe auch eine Wunde wieder weniger. Das ist im Prinzip dann genau das Gegenteil. Kann unglaublich hilfreich sein, gerade wenn ich nicht gegen Paniklisten spiele. Ist das einfach eine Fähigkeit, die, wie du schon sagst, die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen verschiebt. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Das heißt, da würfel ich dann einfach mal pro Spiel ein, zwei Paniktests besser. Oder also ich schaffe dann ein, zwei Paniktests mehr, die ich sonst nicht schaffen würde. Und die, die ich nicht schaffe, die sind dann nicht mehr so schlimm. Weil wenn ich nur eine 1 würfel, kriege ich sogar gar keinen Schaden. Und selbst dann, und bei den anderen Zahlen sind es dann nur ein oder zwei Wunden, was wesentlich cooler ist, als die Gefahr von drei Wunden zu kriegen. Das heißt, wenn ich generell ein defensives Thema habe in meiner Liste, wenn ich zum Beispiel eine Einheit mit Aerys Okard spiele und zwei mit dem Captain, kann das schon durchaus echt heftig defensiv werden für den Gegner, der daran verzweifelt. Es ist zwar nur in Anführungsstrichen der Moralschaden, den ich dadurch vermeide, aber auch das es kann relevant sein, wenn der Gegner wirklich nur noch Schaden durch seine Hits machen kann, auf einer zum Beispiel Unit, die eh schon eine 3er Rüstung hat. Kann das Zünglein an der Waage sein? Das ist kein starker Effekt, wie du schon sagtest, aber es ist halt ein Zünglein, was die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen in eine Richtung schiebt. Deshalb auch nur B, weil es da wesentlich stärkere Attachments gibt, die wesentlich mehr Impact haben als nur so ein Zünglein. Nichtsdestotrotz nicht unterschätzen. Also im Spiel ist es durchaus sinnvoller, als er sich erstmal nur liest. Ja, ich glaube, ist halt auch wieder irgendwie dann so eine Geschmackssache, ne? Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, ich bin einfach eher so der Spielertyp für Effekte, wo man gut den Effekt dann auch sieht, was sie Ja, genau. ausmachen. Und dieses Überspiel hinaus summiert sich das irgendwie, ist halt einfach nicht so ganz das, was mir Spaß macht. Kommen wir damit zu dem, was ich ins D-Tier gepackt habe. Also wirklich das, wo ich sage, nee, für die Punkte, den Effekt, nee. Da habe ich als erstes den Clegane Butcher Kavallerie Attachment, kostet 2 Punkte. Bringt einmal, Moment, jetzt muss ich hier nochmal gerade die Liste aufmachen. Ich weiß nur, dass ich ihn nicht mag. Jetzt bin ich Wenn der bei Gegner Gregor Bodyfist nicht gelandet. schafft. True. Ja. Spread 4, was wir beim Player hatten, aber halt für Kavallerie, wo ich eigentlich ein anderes Attachment reinstellen möchte. Und für 2 Punkte halt. Und Weaken Resolve. Wenn der Gegner den Panik-Test verpatzt, wird er weakened. Das ist bei mir einfach, wo würde ich den reinstellen? Anbieten tut sich halt Flayed Man, weil ich will ja irgendwie, dass der Gegner den Panik-Test verpatzt. Dann wird das auch stark, denke ich. Aber ja, da brauche ich auf dem Gegner nicht unbedingt den Weaken-Token, weil die haben schon eine ganz gute Defensive. Und dann sind es bei mir einfach die 2 Punkte, die den Ausschlag machen, dass ich finde, dass sich das nicht lohnt. Ja, bin ich total bei dir. Also wenn er nur Spread 4 hätte und nicht Weaken Resolve und dafür nur einen Punkt kosten würde, wäre das klasse. Dann hätte ich mein Lannister Attachment für die Flatman gefunden, was nur einen Punkt kostet. Wenn ich nicht über den Sack spielen möchte, also wenn ich nicht den Glory Seeker nehmen würde, der tatsächlich mein Panikthema pusht. Spread 4 ist da ja super, also ist einfach ein Paniktest mehr. Und wenn, gerade wenn ich mit den Flatmen angreife, bin ich ja eh schon bei einer minus 3, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch, dass er den originären Paniktest nicht schafft. Und da macht einfach noch eine zweite Einheit einen Paniktest und kriegt sogar auch eine Wunde dazu, wenn sie den nicht schafft. Ist halt bei Kavallerie auch nur mit zwei Ränken, also zwei Rängen versehen. Das heißt, der Paniktest, den der Gegner macht, ist immer nur minus 2, also wie normal mit Wishes quasi. Kann auf dem richtigen Ziel halt auch Impact haben. Ist natürlich bei Infanterie wesentlich besser, weil ich da potenziell eine minus 3 schaffen kann. Und wie gesagt, Weaken Resolve braucht kein Mensch. Also in Anführungsstrichen, gerade bei Lannister habe ich genug andere Möglichkeiten, Weaken Token zu verteilen, da brauche ich nicht den noch dafür. Und er selber macht mit dem Weaken Token ja auch nichts mehr. Das heißt, es hilft mir nur dann, wenn ich angegriffen werde danach. Aber gerade dann, wenn ich mit Flatman irgendwo reinrenne, dann will ich ja, also dann greift mich danach nichts mehr wirklich stark an. Das heißt, da ist der Wiegentoken dann wieder drüber und den einen Punkt macht das Ganze dann einfach zu teuer. Also leider noch nicht sinnvoll spielbar, aber es sorgt immerhin dafür, dass ich Hoffnung habe, dass es eventuell eine Klingan-Kavallerie-Einheit geben wird irgendwann mal, wo der dann eventuell auch gut reinpasst. Vielleicht haben die dann ja mal, wie Vago, wie auch immer die Fähigkeit heißt, Zum Cripples Beispiel. Infamy. Das wäre natürlich was, wo dann das Weakened Resolve super zu passen würde. Und da mit einer Kavallerieeinheit gegnerische Attachments killen. Ich sollte Designer werden. Ja, da muss ich kurz einen Sidestep machen. Das ist tatsächlich ja bei Khal Drogo der Fall. Der Khal hat ja als Commander-Fähigkeit die gleiche wie Jaime. Also er kann auf eine 3+ Attachments töten. Und ist tatsächlich der beliebteste Targaryen-Commander in der TSL. Also es gibt fast keinen Targaryen-Spieler, der nicht mindestens eine Khal Drogo-Liste hat. Manche sogar zwei Khal Drogo-Listen. Ich glaube, einer hat zwei dabei. Das heißt, also das ist nicht zu unterschätzen, in einer Kavallerieeinheit gegnerische Commander zu töten. Gerade weil ich mit einer Kavallerie ja unglaublich mobil bin und da auch schnell rankomme. Genau. Expert Duelist heißt die Fähigkeit. Gerade weil die auch die Sechser Bewegung noch haben, ne? Das heißt, selbst für Ja. Kavallerie sind die nochmal besonders schnell. Und dann kommst du übers halbe Feld und ja. Genau, ist ziemlich schwierig, seinen Commander dagegen zu schützen, außer man stellt ihn eben nicht auf den Punkt. Das ist aber genau der Effekt, den der Gegner haben möchte. Das heißt, da wird es dann schon schwierig. Genau, das nächste im D-Tier habe ich Boris Blunt. Wenn man die Krone hat, bekommt der Gegner nach einem Angriff eine Wunde für jeden zerstörten Rang. Wieso ich den so weit unten habe, Autowunden sind zwar prinzipiell cool, aber es ist halt quasi an zwei Bedingungen geknüpft, nämlich einmal, dass ich die Krone habe und dass ich schon einen Rang verloren habe und dann ist auch nur eine Wunde erstmal und ich muss schon zwei Ränge verloren haben, um die zwei Wunden zu bekommen und dann ist die Einheit auch schon fast tot. Und Boris Blunt mit. Ja, ich sehe es nicht so richtig. Es kann irgendwie in total Nischenlisten, wenn ich gegen irgendwas Bestimmtes eine Liste baue, wie zum Beispiel Drachen, könnte ich mir vorstellen, dass man den irgendwie mit einbauen kann, um einfach diese Autowunden zu verteilen. Aber das hat für mich dann nicht gereicht, um ihn noch in C reinzustecken. Ja. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass die Entwickler den Schreibfehler endlich einsehen. Der hat genau die beiden Probleme, also für mich hat er zwei Probleme. Einmal, dass die Fähigkeit erst triggert, wenn ich selber angreife und nicht, wenn ich angegriffen werde. Und es sind halt meine zerstörten Ränge, also meiner Unit, die dann da Autowunden verursachen. Eine von den beiden Effekten umdrehen und der wäre richtig cool. Also wenn ich angegriffen werde und dann kriegt der Gegner Wunden, die ich, also für meine zerstörten Ränge, oder wenn ich angreife, die für die zerstörten Ränge des Gegners. Dann wäre er irgendwie sinnvoll, aber so wie er ist, haben die da einen Sys zu viel drin in dem Text. Es Das ist heißt für aber. mich, der ist genau, bin ich absolut deiner Meinung, der ist halt leider nicht sinnvoll. Es ist aber, wenn die Einheit, wo Boris drin steht, attackiert wird. So, warte mal, After. Ist. Aha, okay, After this unit is Genau, attacked. genau. Okay, dann muss ich das Also. zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe, dann ist er ja doch tatsächlich sinnvoll. Aber ja, es ist halt wenig Wunden, ne? Und man muss erst runtergehauen worden sein, muss die Krone haben. Du Ich hast noch nie fände. gegen Drachen gespielt, oder? Oder Ja, wie gegen gesagt. Nachtwache. Wie gesagt, gegen eine spezielle Liste vom Gegner vielleicht, aber das, ja, ist halt schon sehr Nische. Ja, das ist so ein bisschen wie Go Down Fighting. Außer, dass das halt kumuliert, ne? Also wenn der Gegner mich zweimal angreift und es nicht schafft, meinen letzten Rang zu zerstören, dann kriegt er halt zweimal drei Wunden, ne? Zweimal zwei Wunden. Das ist schon okay. Also vier Wunden zurückzukriegen, ohne, also klar, meine Einheit geht in der Regel drauf. Das ist so ein bisschen so ein Selbstmörder-Suicide-Kommando. Ja, wobei Mit dem jage ich in den Gegner rein. da wieder die Frage ist, wenn die Einheit zerstört wird, dann triggert er vermutlich nicht mehr, würde ich jetzt sagen, mit After this attack. Das ist tatsächlich die Frage. Der Text, der ist, da müssen wir mal ins Regelbuch gucken, das wird, glaube ich, zu weit führen. Wann ist der Step, wann die Einheit entfernt wird? Das ist vor oder nach dem Search Force, weil Search Force ist der letzte Attack Step. Wenn das vorher ist, triggert er noch. Ja, ich guck mal, ob ich dazu noch was herausfinde, dann schneide ich es rein. Ansonsten kümmern wir uns mal darum, wenn's wichtig wird. Genau, aber wie gesagt, der ist halt so ein kleiner Suicider. Der ist tatsächlich auch in Guardsmen richtig witzig, weil wenn die mal angegriffen werden, dann werden die stark angegriffen und dann triggert auch seine Fähigkeit. Also im Prinzip habe ich in Guardsmen zwei Fähigkeiten. Einmal die Supremacy, die halt sehr gut ist, wenn ich wenig Wunden kriege und meine Ringe einfach behalte. Oder wenn ich halt viel Schaden kriege und meine Ringe nicht behalte, dann ist er halt dran. Das synergiert eigentlich ganz gut. Ja, also ich hoffe, jemand probiert ihn mal aus und ich hoffe auch, er kriegt ihn ans Laufen und ich bin mal gespannt, aber ich sehe ihn noch nicht so. Und da sind wir dann auch beim letzten. Jetzt muss ich wieder raussuchen, wer es denn ist. Preston Preston Greenfield, Greenfell, vorher der genau. einzige, der überhaupt von der Kriegsguard jemals gespielt wurde, finde Ah, ich. zusammen mit wer auch immer Meron die Token Chant. verteilt hat, genau, Meron Meron Trant. Chant. Genau, die beiden, die halt vorher echt. Ja, einfach nimmst du mit, immer gut, vor allem mit Joffrey waren, ja jetzt, wenn man die Krone, nee, nicht nur, nicht mal, wenn man die Krone hat, sondern wenn man Wenn auf man sie die kennt. Krone geht, kann man den Effekt ersetzen, dadurch, dass Meritons, dass Prestons Einheit ein Manöver oder einen Marsch macht. Ha, ja, schön. Was ist jetzt der Mehrwert davon? Klar, irgendwie ein Marsch zu machen, ist schon ziemlich cool. Aber man muss halt irgendwie die Krone nehmen, man muss den Effekt ersetzen und eigentlich will man ja bei den Lannistern, also man darf ihn eigentlich nicht mitnehmen, wenn man auf Panik spielt, denn dann will man halt den Panik-Test haben. Irgendwie, wenn man auf Mobilität geht, ich weiß nicht, in Buster Girls oder so, die dann einfach einmal einen Marsch am Gegner vorbei machen, sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber für mich ist der einfach. Erstmal, das ist halt quasi auch, müssen wir von den Attachments, die irgendwie in der Kingsguard-Liste, wo ich die Krone haben möchte, quasi ein bisschen abziehen, weil ich ja quasi nicht die Krone für einen dauerhaften Effekt brauche. Ja, ich weiß es nicht. Gerade die Idee mit den Buster Girls die mir gerade ist mir gerade so gekommen, finde ich vielleicht okay, muss, wenn man am Gegner vorbeikommt. Aber sonst sehe ich den auch in keiner Einheit und dafür dann noch Echt einen Punkt nicht? ausgeben. Okay, ich sehe den in einer Einheit, wo der auch wirklich gut ist. Reptox. Damit denen synergiert er ja wunderbar. Ja, okay, man macht halt quasi noch ein Paniktest mehr. Das heißt, man bekommt es wieder oben drauf, ne? Das freie Manöver. Genau, ich habe die Zusatz, ich habe quasi das Pferd plus die Krone gleichzeitig. Also in Red Cloaks ist der wirklich, wirklich, wirklich gut. Deswegen ist er bei mir auch nicht im letzten Rang, sondern ich glaube im B-Tier. Nur im B-Tier, weil er halt nur in einer einzigen Einheit wirklich Sinn macht. Da ist er aber wirklich gut. Weil ich kriege da, also durch den Ersetzen-Effekt halt ein Manöver oder ein Marsch. Und dadurch, dass ich ein Manöver oder Marsch mache, triggert halt die Fähigkeit der Red Cloaks. Und da ich ja sowieso die Krone habe, mache ich dann automatisch beim Gegner einen Paniktest. Also verursache ich einen Paniktest. Das synergiert richtig gut. Und ist auch, also wie gesagt, ich habe dann quasi zwei Felder gleichzeitig mit ihm. Beziehungsweise ich kann sogar noch einen Marsch machen, nicht nur ein Manöver. Das ist echt wahnsinnig stark. Der hat halt sonst keine Fähigkeiten. Wie du schon sagst, das ist halt eine einmal pro Runde Fähigkeit, die der Gegner mir auch blocken kann natürlich. Die ich auch nicht mit Joffrey selber triggern kann, wenn er nicht auf die Krone geht, weil da explizit Claim the Crown draufsteht. Allerdings, wenn der Gegner die Krone gar nicht braucht, ist das natürlich auch wieder interessant. Und mit Joffrey kann ich die Krone ja eh immer haben, wenn ich sie möchte. Das heißt, selbst wenn der Gegner das blockt, ist es nicht so schlimm. Und wenn es triggert, also wenn ich die Combo spielen kann und die Krone besetzen kann, ist es eigentlich ziemlich cool. Also wie gesagt, Mobilität hat Lannister eher wenig. Das heißt, das ist auf jeden Fall stark. Und dadurch dann noch einen richtig guten, nicht nur plus 1 Paniktest um die Krone, sondern ein potenziell minus 3 Paniktest zu verursachen, ist umso besser. Also hast du vielleicht noch nicht drüber nachgedacht, aber ich sehe den auf keinen Fall als letztes. Er ist halt wirklich nur in der Kombination sinnvoll spielbar. Aber wenn die halt triggert, super cool. Ja, habe ich tatsächlich einfach nicht drüber nachgedacht. Die Rectogs sind irgendwie allgemein, die, ich weiß nicht, die waren am Anfang direkt so, oh, die sind so overpowered, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr so denke, aber dadurch sind die in meinem Kopf einfach nicht so drin, weil ich die einfach irgendwie doof finde. Also ich finde das Design einfach, also egal ob sie overpowered sind oder nicht, ich finde das Design doof, weil es halt irgendwie einfach viel zu stupide ist. Jedes Mal, wenn ich eine Aktion mache, in Long Range, irgendwie ein Paniktest. Ja, ist, ja, okay. Deswegen sind die bei mir irgendwie im Kopf nie so drin. Aber ja, damit würde ich den dann auch höher, einordnen. Sehr Gehe schön. ich komplett mit. Also es erfordert ja keine Leistung vom Spieler. Also ich muss die Einheit aufstellen und die muss irgendeine Aktion machen. Die macht zwangsläufig Aktionen, das heißt, und dadurch kriege ich einen Effekt. Die einzige Bedingung ist, dass ich die Krone habe und oh, da gibt es einen NCU, der sorgt dafür, dass ich die Krone habe. Das heißt, das ist hat nichts mit Spielskill zu tun. Das ist einfach, wie du schon sagst, relativ stupide. Ja, von daher brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Und oh, mit NCUs kann ich auch noch toll mehr Aktionen bekommen. Ja, Überraschung. Naja, okay. Auf dieser etwas traurigen Note würde ich sagen, wir müssen noch irgendwas positiv haben, bevor wir Schluss machen. Vielleicht schaffen wir es, wenn du einmal sagst, was hältst du denn insgesamt von den Attachments bei den Lannistern? Insgesamt finde ich die super cool. Also die haben mit die größte, also nee, nicht mit, die haben die größte Auswahl an Attachments und haben eine unglaubliche Flexibilität. Also ich kann alleine durch die Attachments eine Liste dieselben Einheiten komplett anders forcieren. Also ich kann entweder das defensive Thema nach vorne bringen, Panikthema nach vorne bringen, ich kann Token verteilen, die für beide Themen gut, also generell fürs Panik und fürs offensive Thema gut sind. Ich kann auch das offensive Thema gut nach vorne bringen. Das heißt, so eine Flexibilität habe ich tatsächlich in keiner anderen Fraktion. Was ich allerdings beachten sollte, ist, dass ich das dann tatsächlich auch über die ganze Liste ziehen sollte. Das ist jetzt auch eine Erkenntnis aus den Testspielen, die wir bisher gemacht haben. Also eine Liste, die wirklich ein Thema forciert, ist besser als so eine Taschenmesserliste, die eine Einheit kann das super gut, eine andere Einheit hat aber ein anderes Thema. Das funktioniert zwar dann für die Einheit, aber das macht dann keine runde Liste aus. Nichtsdestotrotz, Nochmal auf die Attachments bezogen. So eine hohe Flexibilität hat tatsächlich keine andere Fraktion. Also ich kann halt dreimal Stalwart mitnehmen, ich kann zwei Attachment Killer spielen. Gut, ich glaube, jede Fraktion kann zwei Attachment Killer spielen. Ich habe halt Kavallerie-Attachments, die gut, nicht immer gut sind, aber mit Gregor tatsächlich eine Besonderheit mitbringen, nämlich Autowunden. Ich habe generell viele Autowundenmöglichkeiten über verschiedenste Attachments. Wie gesagt, ich kann Token verteilen, ich kann Paniktests besser machen, ich kann mich heilen durch Paniktests, ich kann mich generell auch durch Nahkampf heilen, ich kann meine Angriffe besser machen. Da jetzt wiederhole ich mich gerade. Also wie gesagt, ich bin schwer begeistert. Kurz, ich glaube, die Starks haben kein Expert-Duelist. Ach, tatsächlich? Ja, also mir fällt zumindest keine ein und die Neutralen selber haben halt nur Vargo. Free Folk weiß ich jetzt nicht, was man da so an Attachment gehen kann, aber da hat man Vargo nicht. Also auch wenn es deutlich weiter verbreitet ist als früher, gibt es, glaube ich, noch einige, wo man nur einen zumindest da mitnehmen kann. Gut zu wissen. Genau. Ja, mein Fazit ist auch super positiv. Gerade dieses mit Aerys Okard und den Warrior Sons zeigt halt irgendwie auch, dass es viele Sachen gibt, die einem vielleicht nicht so direkt auffallen an Kombinationen und was man erstmal ausprobieren muss, auch mit dem Guard Captain und dem Assault Veteran, wie du gesagt hast, oder jetzt dem Preston. Ja. Und wir haben ja jetzt wirklich viele Einheiten genannt, wo wir viele Attachments als sinnvoll erachten. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt oder ob sich dann irgendwie mit der Laufe der Zeit einfach herausstellt, dass doch irgendwelche Sachen, bestimmte Kombinationen einfach besser sind als andere. Aber ich würde mal vermuten, dass gerade weil es halt diese unterschiedlichen Themen in den Listen sind, nicht dazu kommt, weil man halt nicht einfach irgendwie eine Einheit mit einem Attachment blind irgendwo reinstellen kann und das dann super mit der Liste funktioniert. Deswegen bin ich da recht positiv. Ja, bin ich tatsächlich auch. Also so eine Flexibilität hatten wir in den alten Editionen halt einfach gar nicht. Da gab es ein paar, die einfach starke Einzeleffekte hatten, aber nicht so eine Synergiesachen. Und hier kann man wirklich komplett ein Thema ausmaxen. Also wie wir eben schon bei dem Bolton Flayer darüber gesprochen haben, man kann halt wirklich forcieren, dass der Gegner 5, 6 Paniktests pro Zug machen kann. Und das ist einfach der helle Wahnsinn. Also was man da sich spezialisieren kann, es gab es vorher noch nie. Und macht diese Edition tatsächlich also für mich bisher zu coolsten, bis auf einen kleinen Schnitzer. Reden wir vielleicht nächstes Mal drüber. Mal schauen, was ich als nächste Fraktion mir überlege. Dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du mitgemacht hast, auch wenn es Sehr jetzt gerne, sehr gerne. super lang war. Ich hoffe, es hat auch denen, die zuhören, gefallen. Freuen uns auch sehr über Rückmeldungen. Und ja, wenn du nichts mehr sagen würdest, würde ich schon mal sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Das war die Folge zu den Lannister Attachments. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Feedback. Ihr könnt euer eigenes Ranking erstellen mit dem Link im Beitrag bzw. in der Podcast-Beschreibung und das dann als Bild abspeichern und auch über eure Rankings freuen wir uns sehr. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.